Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Nummer, jetzt habe ich es vergessen. 45. 45. 45. Hallo, ich bin Joke. Hallo, ich bin Steff. Hallo, ich bin Marlene. Steff wurde gleich perforiert von der kleinen Katze, die auch hier mit dem Tisch sitzt. Wir feiern heute vierjähriges Juhu. Vierjähriges Juhu. Vier Jahre Heiter Scheitern. Vier Jahre Heiter Scheitern. Ja. An der Folgenzahl kann man erkennen, dass wir es nicht geschafft haben, monatlich zu podcasten. Ja. Ja. Überhaupt nicht optimal vorbereitet. Aber, stimmt ja, unsere Unterlagen. Lärmschutzvorrichtungen. Die kleine Katze, die hat sich sofort hier drauf gesetzt. Jetzt werde ich gleich angeknurrt und gebissen, weil ich meinen Stuhl wieder haben will. Also, wir haben Stößchen. Ja, es ist sehr rot, aber es ist Stößchen. Ja, weil Marlene nicht den Unterschied zwischen Prosecco und Lambrusco kennt. Zumindest, und ich irgendwie Alkohol nach der Flaschenform kaufe. Offensichtlich. Also, ich hatte eigentlich vor, Prosecco zu besorgen. Und habe mich dann gewundert, dass es rot ist. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich bin sehr neugierig. Aber Steff hat schon einen Lachanfall bekommen. Also, wir feiern 4 Jahre Podcast. Stößchen. Ja, Stößchen. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Das riecht schon mal komisch. Das riecht extrem merkwürdig. Was ist das? Krass. So ein bisschen wie ziemlich so Traubensaft mit ein bisschen Prosecco drin, ne? Traubensaft, Prosecco, ja. Ein bisschen säuerlich, aber auch irgendwie so ein bisschen süß. Kann man trinken. Sehr interessant. Das ist ein bisschen schlimm. Es ist auch irgendwie Mittwoch, früher Nachmittag. Ja. Wir stehen schon mal hier mit Alkohol am Start, aber es ist nicht so viel. Aber wer weiß, vielleicht bleibt. Ich muss nachher noch arbeiten. Ich kann. Naja, ich habe auch noch 2 Termine heute. Siehst du? Also wir müssen uns ganz doll benehmen. Es ist ein bisschen kalt irgendwie in der Küche. Ich weiß nicht wieso. Ich habe, glaube ich, die Heizung zwischendurch ausgemacht. Ich glaube, im Vergleich zu der Wohnung ist es in der Küche immer noch sehr warm. Ja, ich nehme erstmal Schoki. Die Küche befindet sich ja auch immer noch in der Wohnung, in der die so schlecht isoliert ist. Genau, wir haben uns überlegt, wir machen so ein bisschen Rückschau. Genau. Wir haben eigentlich noch, also eigentlich haben wir ja schon noch so ein paar Themen in der Pipeline, aber irgendwie sind die alle so ein bisschen vorbereitungsintensiver. Und dazu sind wir irgendwie nicht gekommen in den letzten Wochen. Also dachten wir, wir reden einfach über uns. Wir können ja auch mal so ein Update geben, was so bei uns so los ist. Wenn man so im Vergleich zur ersten Folge oder was. Das ist ja schon, also ich würde, also was ich schon noch mal ganz kurz ein bisschen erzählen würde, abgesehen von so den letzten 4 Jahren, ist, wir haben ja das in der letzten Folge erzählt, dass wir nach Berlin zu Wickstöckel fahren. Und darüber würde ich schon, glaube ich, noch mal so ein bisschen was erzählen wollen, ja. So wie es denn so gewesen ist. Mach mal. Ich kann nicht mehr sprechen, ich habe ein riesiges Schokoding im Mund. Ist ja schön. Ja, also, wir sind ja Teil eines Chores. Die Leute, die jetzt das erste Mal hören, die Polyphon-Knabenchor schwuchteln. Und wir sind 50% derjenigen gewesen, die bei einem Auftritt bei Wickstöckle in Berlin gewesen sind. Was eine relativ kleine Besetzung vom Chor gewesen ist. Also eigentlich sind wir ein paar mehr. Wir waren also deutlich unterbesetzt. Was uns nicht davon abgehalten hat, einen unglaublich tollen Auftritt da zu haben. Also das war wirklich mit der beste, tollste, angenehmste Auftritt, den wir so hatten, in meiner Erinnerung. Was sehr schön war, im Vergleich dazu, dass der vorletzte war es, glaube ich. Also wir hatten halt vor einem Jahr einen, der richtig doof war. Und von daher war das jetzt irgendwie total toll. So, und Wickstöckel ist so eine Drag-Show. Transgender-Show, glaube ich. Dreck und Transgender. Dreck und Transgender. Gibt es auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Ich glaube, es war die sowas wie 14. oder 16. Mal oder irgendwie sowas. Ja. Und wir waren irgendwie, so fand ich, so ganz gut eingebettet in so verschiedene Performances und waren aber dann auch die Einzigen, die irgendwie so was gemacht haben, wie wir gemacht haben. Also ja, es gab halt dann noch so eine Tanz-, Drag-, Musical-mäßig irgendwie so ein bisschen, aber Vollplayback-Show. Und es gab Spoken-Word-Performances und es gab so Halbplayback-Gesang und alleine Gesang. Genau. Zweimal Halbplayback, genau. Und es gab so eine ja, weiß ich nicht, so Tanz-Performance wo so, also es gab so diverse so Tanzperformances, wo entweder sehr stark auf irgendwelche so Körperlichkeiten angegangen wurde oder halt so eher so thematisch irgendwie, also mehr so intellektuell auf Sachen eingegangen wurde. Und es war ja, das Thema war ja Lookism, woran wir uns jetzt nicht so wahnsinnig doll gehalten haben mit unserem, also wir waren da nicht so eng dran, wir haben halt einen kleinen Teil von unserem Repertoire gesungen, was aber einfach ziemlich gut da reingepasst hat, so von, also trotzdem irgendwie, obwohl wir es jetzt nicht extra dafür gemacht haben. So. Und was halt total toll war, fand ich, dass es war im SO 36 und es ist nicht gerade klein und es war echt voll. Und was ich ziemlich großartig fand, war, dass es eigentlich echt super schnell merkbar war auf der Bühne, dass die Leute so die Witze verstehen und einfach irgendwie, dass es halt total zieht. Also dass wir halt einfach irgendwie, dass so alles, was wir uns so überlegen, was wir irgendwie gut finden an unserer Show und woran wir so am meisten Spaß haben, dass das irgendwie alles geklappt hat an Kommunikation und dass die Leute mitgegangen sind und so einen frenetischsten Applaus bekommen und ja. Wurden echt gefeiert und haben ganz, ganz viel Rückmeldung bekommen, wie toll das war und das ist natürlich Balsam auf die Schwuchtelseele ist das ja. Das ist ja schon toll. Ja, von daher war es echt super. Wir können gerne ständig solche Auftritte haben. Es war auch so schön, das war nämlich so professionell. Ja, oh, das war. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das stimmt, ja. Weil, also zum Beispiel so von der Tontechnik her, weil sich dann spontan entschieden wurde, dass wir alle Einzelmikrofone bekommen, was eine sehr aufregende Sache ist für so einen Chorhaufen. Darf ich dir kurz das Katzenhaar von der Wange entfernen? Aber bitte. Andere Seite. Dankeschön. Die andere mache ich bitte hinhalten. Ah, ich fühle mich gleich besser. Und das halt irgendwie ziemlich viel ausmacht, ob du irgendwie so in einem Haufen an Stimmen irgendwie so dich einklingst oder untergehst oder herausstichst, wie auch immer. Oder ob jede einzelne Stimme tatsächlich so zusammengemischt wird quasi und du dich dann doch selbst hörst, auch die ganze Zeit. Wir hatten Monitore. Ja, wir hatten Monitore. Das heißt, dass wir uns selbst auch singen hören konnten, ja. weil wir eben Lautsprecher hatten, quasi die in unsere Richtung dann gerichtet waren und so konnten wir selbst hören, was wir und die anderen Chorschwestern gerade singen. Was dann auch sehr praktisch ist, wenn wir irgendwie so nebeneinander in der Bühne stehen und uns wenig über Blickkontakt irgendwie hinbekommen. Ja, das hat aber sehr viel Spaß gemacht, weil das so gut funktioniert hat. Oder auch so Lichttechnik und sowas, dass wir dann sagen konnten, wir brauchen hier Licht, um gut unsere Texte lesen zu können. Und wir brauchen irgendwie nicht so viel Pink, weil wir tragen ja schon so viel Pink. Und dann kann man das so schlecht sehen. So die großen Probleme von Performenden. Und ja, aber das war einfach total nett. Also es hat, weil es so gut geklappt hat. Und es war nicht so... Also dadurch, dass wir in keinster Form irgendwie professionell unterwegs sind und ja auch einfach auch immer bei sehr kleinen Veranstaltungen auftreten mit sehr viel DIY-Charakter und irgendwie improvisiert, ist halt dann sowas wie Tontechnik oder sowas halt auch eher so lala, verständlicherweise. Aber wenn für uns bedeutet das halt, dass wir im Zweifel nicht gut hörbar sind oder dann einfach nicht so viel Spaß dabei haben, weil wir uns so schlecht hören können, wenn wir uns zu zweit, zu dritt irgendwie ein Mikrofon teilen müssen oder so und die Leute uns dann einfach nicht gut hören können. Deswegen, wenn halt so die Tontechnik stimmt, dann macht es einfach nochmal mehr Spaß, weil man dann, oder weil ich dann weiß, dass das, was wir da machen, auch bei dem Publikum ankommt. Ja. Wobei ich auch eine Rückmeldung bekommen habe. Die kleine Katze darf mich an der Tapete tanzen. Sie darf das nicht, deswegen ist die kleine Katze jetzt raus. 3,5 Sekunden. So. Ich habe auch die Rückmeldung bekommen, dass ganz, ganz, ganz hinten konnte man uns dann wohl nicht mehr hören. Mhm. Oder, ja. ganz, oder schlecht. Nicht mehr gar nicht. Ja. Nicht gar nicht, aber schlechter. Was ja auch daran lag, dass sich Leute da ganz doll unterhalten haben zum Beispiel. Achso, ja, das weiß ich nicht. Vielleicht dachte ich, naja, also blöd war auch, dass ich furchtbar erkältet war. Oh ja, oh je. Das war richtig schlimm. Das war, ich habe mich da wirklich nur mit irgendwie irgendwelchen Aufputschmitteln irgendwie auf die... Aber es war dann wirklich, wie immer alle sagen, ich war, wenn das Adrenalin dann da ist und so, und der Auftritt war auch nicht lang, das waren irgendwie maximal 7 Minuten oder sowas, war irgendwie kurz mal alles weg und danach musste ich dann aber leider, leider die Party des Jahres skippen und bin schon mal unser Quartier auf, hab schon mal unser Quartier aufgemacht. Und es gab Catering und einen Backstage-Bereich, richtig so mit so diesem, mit diesem Spiegel, mit diesen Lampen drumherum, diesen Schminkspiegel. Ja, das war schon alles sehr aufregend und schön. Das war so richtig Star-Feeling. Ja. Selten so ein Star-Feeling gehabt und eben dann auch so ein gut drumherum organisiertes Ding, dass wir tatsächlich uns nur um unseren Performance-Teil sozusagen kümmern mussten, dass wir irgendwie zur richtigen Zeit irgendwie alle angekleidet, irgendwie in Bühnenoutfit parat stehen, um dann irgendwie auf die Bühne zu gehen. Das war dann so unser Job irgendwie. Und das ist ganz nett, wenn man sich sonst um nichts kümmern muss. Bei so richtigen Stars ist das ja immer so, ne? Die müssen nur noch dann ihren Bühnenkram machen und das war's, ne? Das ist irgendwie... Können mich dran gewöhnen. Jetzt werden wir professionell. Naja. Oder wir tun einfach so. In Zukunft werden wir so tun, als wären wir professionell und fordern das dann immer ein. Aber machen wir das nicht eh immer schon die ganze Zeit? So tun, als ob wir professionell wären? Nee, wir sagen immer nur, dass wir Prosecco haben wollen und alles andere ist egal. Ich finde das sehr professionell. Ja. Wir nehmen auch kein Geld. Ja, da haben wir aber auch kein Geld bekommen. Gegenteil. Also als sah es so aus, als hätten müssten wir unsere Fahrt selber bezahlen, haben wir dann jetzt aber doch finanziert bekommen, die Fahrt. Unsere regional. Genau, unser Wochenendticket sozusagen. Also das war schon, das ist schon, also was das anging, was so, also alles, wo sie konnten, war es wirklich sehr, sehr super betreut und sehr professionell, also professionell irgendwie gemacht. Und da, wo es eben nicht ging. Also da, wo es eben um Geld ging, was irgendwie dann erstattet werden sollte oder sowas, da war es dann halt ein bisschen schwieriger, aber letztendlich hat das ja dann auch irgendwie alles geklappt. Wir waren irgendwo und sind irgendwo untergekommen und so, von daher, also auch wenn das jetzt zufällig eine Person hört, die, die damit irgendwie involviert ist, war echt super, auch die Betreuung und so, war toll. Ja. Stefan, ihr ist schon aus. Da. Noch mehr? Ich esse noch eine ganze Flasche. Oh Gott. Lambrusco. Lambrusco ist das. Ist das jetzt so Rotwein Prosecco oder was ist das jetzt? Ist das jetzt ein quasi. Also, oder? Ist das dieses Zeug, was Leute trinken, wenn sie so am Ende ihrer Schulzeit sind? Gerne. Nee, das ist Asti. Nee. Asti Spumante. Am Ende ihrer Schulzeit? Was? Die Leute aus meiner Klasse haben das sehr gerne getrunken. Ich habe irgendwie das ist halt alles tierische Kopfschmerzen. Also ich glaube, ich verbinde mit Lambrusco auf jeden Fall günstig. Schon, ne? Der war nicht so günstig jetzt. Also ich hätte Lambrusco. Ja. Ich glaube, es wird ja auch so, Lambrusco wird doch auch besungen. Besungen? Das ist Azubu. Ja. Mal Scherz. What? Stille. Mir fällt aber das Lied auch gerade nicht ein. Werde ich nachreichen. Kommt in die Shownotes. Genau. Ja, okay. Ach ja, genau. Was ja auch ganz lustig war, auch die Verbindung von Vic Stöckel-Auftritt und Podcast. Sowohl die Erzählung, dass wir anhand unserer Stimmen mal wieder erkannt wurden. Auf der Bühne. Echt? Ja. Von wem? Nein, irgendeine Person hat Steff erkannt. Ach so, okay. Wahrscheinlich, weil, also Steff hat die Begrüßung gesprochen. Ah, ja, Steff war die Einzige, die gesprochen hat auf dem. Nein, das stimmt nicht. Ich habe auch was gesagt. Das stimmt. Okay. Wurden erkannt? Okay. Mhm. Ich wusste noch gar nicht. Ja. Und des Nächtens, als ich mich noch. Stößchen! Ja. Also es wurde uns auch nur über Ecken zugetragen. Wir haben uns nicht, also es kam nicht zu einem persönlichen Kontakt. Allerdings später, als wir gerade so, als so der Rest unserer Reisegruppe zu unserer Unterkunft dann aufbrechen wollte und ich mich noch bei einer Person bedanken wollte, die für das Catering zuständig war, war dann auch noch eine Person da gesessen, die sich dann auch noch spontan, als ich gerade Tschüss gesagt hatte, noch so irgendwie als Podcast-Fan geoutet hatte. Und ich auch eigentlich nur nochmal ein nachträgliches Stößchen darreichen wollte, weil wie so häufig in solchen Situationen, aber in der Situation nochmal besonders, weil wir halt gerade am Gehen waren, es halt dann gar nicht noch zu einem weiteren Gespräch kam. Es konnte nicht genug gewürdigt werden. Das Phantom konnte nicht genug gewürdigt werden. Naja, das ist halt einfach nicht zu irgendeiner Unterhaltung kam. Und das tut mir immer sehr leid. Also es ist irgendwie, und sowas passiert auch häufiger irgendwie, weil, also ich wollte gerne nochmal auf so eine Situation eingehen, weil es einfach häufiger passiert. Und einfach nochmal irgendwie so sagen, dass es nicht böse gemeint ist. Dass ich einfach mich durch Räume bewege und einfach nicht dran denke, dass ich jetzt dringend auf Leute treffe, die den Podcast hören oder die den Podcast sehr gerne hören und die den Podcast schon sehr lange hören. Oder sich eben sogar als Fans des Podcasts identifizieren. Dass ich tatsächlich immer überrascht bin, wenn das passiert, wenn jemand eben sich als Fan outet oder halt einfach den Podcast anspricht. Und ich mich aber auch, also ich mich auch immer sehr freue darüber, weil es ist ja auch einfach schön, irgendwie zu wissen, dass Leute das hören und irgendwie Spaß dran haben. So, das ist ja ganz toll. Und es füllt auch so ein bisschen so diese Erfassungslehre. In Form von Leere. wie viele Leute denn jetzt diesen Podcast um Himmels Willen hören und was damit anfangen oder irgendwie zu so einer Hörerinnenschaft zählen. Und je mehr Leute dann sozusagen an verschiedenen Orten, in verschiedenen Räumen so aufploppen und sich zu erkennen geben, desto greifbarer wird das ja auch. Mhm. Finde ich so dieses, okay, es gibt eigentlich eine größere Gruppe real existierender Leute, die das hören und denen das irgendwie Spaß macht. Genau, für diese eine Person wollte ich aber auf jeden Fall nochmal ein extra Stößchen nachträglich sagen. Ich hoffe, dass sie sich wiedererkennen konnte. Wie geht euch das denn so? Ich hatte ja auch tatsächlich nicht allzu langer Zeit vorher diese Situation, dass eine Person, die ich irgendwie in anderen Zusammenhängen, das hatte ich aber hier auch schon erwähnt letztes Mal, die dann meinte, übrigens, ich höre das auch irgendwie schon länger. Ich bin ehrlich gesagt immer dann so ein bisschen überfordert, weil ich dann immer nicht so genau auf der einen, also ich habe dann irgendwie das Gefühl, da müsste jetzt noch irgendeine Art von Wertung mit einhergehen, was natürlich völliger Quatsch ist eigentlich so. Also ich habe dann immer sofort das Gefühl, so dieses Thema, wie findet die Person das, steht sofort im Raum. Also entweder darüber, dass die Person hat das irgendwie selber formuliert, dass sie das irgendwie gut findet, oder dass ich so das Gefühl habe, also wir kriegen ja also ziemlich tolles Feedback, wir kriegen ja relativ wenig Feedback, aber wir kriegen immer sehr, sehr tolles Feedback. Mhm. dass ich dann irgendwie schnell so dieses Feedback-Gefühl habe, so. Also irgendwie, also nicht Bewertung, sondern eigentlich eher so ein Feedback-Gefühl habe, was natürlich eigentlich gar nicht sein muss. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es verschieben sich sofort irgendwie so Ebenen, weil ich dann sofort denke, die Person weiß von mir total viel, zumindest das, was ich bereit bin zu erzählen. Ich weiß von der Person genauso viel wie noch vor 3,5 Minuten oder vor 3 Sekunden so. Und das verschiebt halt sofort irgendwas. Also so, es ist halt sofort so, da ist irgendwas anders als sonst irgendwie da. Und ich habe da... Ich bin, also, und irgendwie ist das dann alles, löst das bei mir dann immer so ein bisschen so eine Hilflosigkeit aus. Und ich, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wenn eine Person sowas sagt, wie ich kenne den Podcast, dass da noch mehr kommt. Also, dass da nicht nur dieses, ich kenne das so, weil das heißt halt erstmal noch gar nichts, außer irgendwie, ich habe das, also, ne, so, das heißt halt irgendwie, okay, da ist ja schon mal drüber gestolpert, aber da würde mir manchmal wünschen, dass eine Person irgendwie dann noch mehr sagen würde dazu oder noch mehr darüber kommunizieren würde, sowas wie, ich mache irgendwie auch Podcasts oder ich höre total viele Podcasts oder ich höre das gerne oder ich, das ist ja lustig, dass ich jetzt mal irgendwas, also irgendeine, also dass ich dich jetzt mal so sehe oder was auch immer oder halt auch so, ihr seid ja schon manchmal ganz schön lang oder irgendwie, also das, also kann ja irgendwie auch irgendwie schon irgendeine Art von Feedback sein, muss aber gar nicht. Ich glaube, irgendeine andere Information, außer ich kenne das, würde, glaube ich, so ein bisschen bei mir so diese Hilflosigkeit wegnehmen, weil ich dann immer denke, ja, und jetzt, wie machen wir jetzt weiter so? Weil die Ebenen sind dann verschoben und dann weiß ich immer nicht so, wenn ich da jetzt sozusagen von mir aus reingehe, dann habe ich das Gefühl, das ist super arrogant. Ich dachte so, ja, ich mache das ja auch schon länger und es hören ja auch ein paar, aber es ist auch so, das will die Person vielleicht gar nicht hören, vielleicht denkt sie auch so, das ist voll der Scheiß so, dann muss ich da jetzt auch nicht, und das, also, naja, also jedenfalls, ja. Klar. Könnt ihr das verstehen? Das ist ja irgendwie dann so, wenn das die einzige Information ist, dann bin ich so, und jetzt? Also ich würde mich schon drauf, also, spielt ja dann schon auch eine Rolle, wie eine Person das ausdrückt. Dann, danach kann ich ja dann schon meistens so ein bisschen gehen, okay, ist jetzt eben ein so, ach toll, ich höre ja den Podcast auch irgendwie ganz viel, dann ist ja einfach mal was Positives, oder ein so, ah, du bist das mit dem Podcast. habe ich gerade neulich gehört. Well. Wobei ja, aber erzählt man dann weiter über diesen Podcast, also redet man dann weiter darüber oder lässt man es halt sein und denkt so, aha, okay, danke fürs Gespräch. Also ist halt, ich finde es total schwierig, da irgendwie drauf einzugehen. Ja. So. Also du musst ja nicht sagen, ja, ich mache das jetzt auch schon. Nee, das mache ich auch nicht. Also nicht Leute, die mich noch nie gesehen haben, so keine Angst, ich reagiere da jetzt nicht so drauf. Im Gegenteil, ich bin dann immer eher so ein bisschen, ach, das ist ja toll, schön. Aber dann fällt mir halt auch nichts mehr so ein. So, das ist so ein bisschen. Also ich fände es so, Entschuldigung. Was hast du? Dass ich mir dann immer ein bisschen doof vorkomme. Ich fände es total spannend, auch zu wissen, was Leute jetzt nicht so geil finden oder so. Aber auch da musst du ja erstmal eine Ebene finden. Du kannst ja nicht irgendwie. Also und was findest du scheiße? Ja, genau. Also mit irgendwie so. Warte mal. Ich bin irgendwie vielleicht gerade mal noch den Namen ausgetauscht, der bei mir dann auch noch besonders zweifelhaft ist, dass ich den dann sofort abgespeichert habe und mich dann irgendwie sofort reinzubringen. Und was fandst du jetzt nicht so gut? Am besten also eben auch noch so mitten in der Nacht angetrunken auf einer Party, irgendwie sich nochmal so ein bisschen inhaltlich eben mal gerade irgendwie darüber austauschen. Ist ja auch so ein bisschen. Aber ich finde auch, es macht halt einfach nur eine sehr lustig wirre Situation. Ich weiß nicht, wenn man gerade Lust hat, sich darüber weiter zu unterhalten, dann kann das ja auch so eine Live-Kommentarfunktion sein oder sowas, ne? Das kann man sich halt so ein bisschen austauschen und wenn es halt nicht dazu kommt, dann kommt es nicht dazu. Aber dazu, also das meine ich halt, dafür müsste ich halt noch ein bisschen mehr Zusatzinformationen bekommen, außer nur, ach, ich höre das übrigens, weil dann weiß ich halt gar nicht, auf was von der Ebene möchte die Person mir das einfach nur sagen, dass sie das kennt. Was ja auch okay ist. Ja, ne? Total, also, aber ich weiß es halt nicht. Ne? Und ich will ja sagen, warum erzählst du mir das? Ist ja dann auch eine blöde Antwort. Also. Das macht ja auch einen Unterschied, ob ich mich schon mal mit der Person unterhalten habe oder die Person genau mit der Information auf mich zugeht. So, das macht ja schon mal was aus, weil irgendwie, wenn ich mich unterhalte, dann sage ich im Zweifel tatsächlich Sachen, die ich auch schon genauso im Podcast gesagt habe, irgendwie erzähle ich nochmal. Und manchmal habe ich immer so dieses Gefühl, Also bei manchen Unterhaltungen merke ich das schon, dass ich gar nicht weiß, hört diese Person eigentlich den Podcast oder nicht, weil ich dann immer so das Gefühl habe, ich rede gerade so in so eine Leere hinein, weil ich irgendwie denke so, erzähle ich das jetzt gerade doppelt? Und dann denke ich mir aber auch so, na und? Dann erzähle ich das halt doppelt und Ja. wird jemand schon dann irgendwie sagen, wenn es jetzt gerade nervig ist oder schon mal gehört wurde. Boring. Erzähl mir was Neues, weiß ich alles schon. Ja, klar. Aber das ist ja klar, es ist ja auch eine andere Gesprächsebene und ich erzähle ja auch andere Sachen und ich erzähle sie, also ich entscheide ja in einem 1:1-Gespräch ganz anders, was ich einer Person erzähle und wie ich was erzähle und was ich jetzt gerade relevant an Informationen halte oder was ich über eine Meinung ich gerade vertrete oder was auch immer, als jetzt hier in so einer Situation. Also wenn ich von mir ausgehen würde oder wenn ich von mir ausgehe, wenn ich zu einer Person hingehe, ganz selten passiert mir das auch und dann sage, ich habe irgendwie das und das von dir gelesen oder ich habe das und das von dir gehört oder so, dann mache ich das schon, dann habe ich, wenn ich schon diesen Schritt mache, dann habe ich meistens auch Lust, mich noch ein bisschen mehr darüber zu unterhalten, wenn die Person denn Lust hat darauf, ne? Und wenn das dann komisch wird, dann kann man ja auch wieder aufhören, sich auf der Ebene zu unterhalten. Also ich glaube, ich würde tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung heraus in solchen Situationen immer noch was hinterher schieben. Also was weiß ich, ich habe das und das gelesen und fand es irgendwie gut, das hat Spaß gemacht oder ist schon ein bisschen länger her, aber ich erinnere mich dunkel oder irgendeine Zusatzinformation oder sowas. Ne? Also ich habe irgendwie neulich deine, was weiß ich, irgendwie deine, ich weiß, du hast auch mal Musik gemacht oder so oder und da habe ich mal was gehört und das fand ich irgendwie nett oder das, also das. Ja, ich glaube sowas. Also einfach nur dieses, ich weiß, wenn, also es hat also irgendwie so, Ich weiß, wie du ich hab da irgendwie eine Relation zu, ist irgendwie zu wenig. Also irgendeine Form von Relation zu dem, was eine andere Person macht. Also nicht, dass ich das nicht hören will, aber es macht mich halt so, naja, es macht mich halt irgendwie ein bisschen hilflos. Naja, egal, aber es ist auch Luxusprobleme vielleicht auch. ist ja auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie täglich irgendwie 5 solcher Gespräche hätten, ne? Das heißt, Nee, wäre ich wahrscheinlich. das wäre wahrscheinlich eine andere Situation dann irgendwie. Ja. Dann geht es ja auch schon wirklich deutlich in so eine Privatsphäre-Ding rein. Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, dass so viele wildfremde Leute irgendwie auf mich zukommen und irgendwie dazu irgendwie Kontakt, also da irgendwie so eine Relation zu aufbauen, dass ich das Gefühl habe, boah, irgendwie mein Privatleben ist so total öffentlich und quasi ein Allgemeinwissen so oder ein Allgemeingut irgendwie so, ne? Irgendwie das. Watch out, Lynn, watch out. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Aber dann ist es wahrscheinlich nochmal ein anderes Umgehen. So, dann geht man vielleicht nochmal anders um mit solchen Situationen. Oder dann ist vielleicht auch die Schere zwischen, was sagt man, wann und wie, irgendwie nochmal eine andere oder keine Ahnung. Na, ich glaube eher, dass es ja auch so dieses, dadurch, dass ich da nicht trainiert drin bin, dass irgendwie, dass ich da einfach noch keine Gewohnheiten entwickelt habe. Bin ich einfach wirklich jedes Mal überrascht oder jedes Mal überrumpelt, weil das halt eben höchstens ein paar Mal im Jahr passiert. So, und wenn ich dann, also so, ich hatte gerade eben nochmal nachgedacht und dachte schon, dass ich eigentlich ein Interesse daran habe, zum Beispiel zu erfahren, wie die Person zum Podcast gekommen ist, irgendwie über welchen Weg und aus welcher Lebenssituation heraus sie das vielleicht hört oder mit welchem Schwerpunktinteresse oder sowas, weil das ja häufig auch in irgendwelchen Kommentaren steht von, ich mache gerade dies und das, ich stehe gerade an dem und dem Punkt in meinem Leben und deswegen passt der Podcast an den und den Stellen gerade super für mich und Ja. so. So, das ist eigentlich, ja, und das finde ich auch immer total schön zu hören und zu erfahren. Ja. Nur kommt dann halt auch echt dieses überrascht sein, plus einfach auch schüchtern sein, dann dazu. Und wenn dann sich zwei schüchterne Personen gegenüber sitzen mit, ich bin ein Fan, Oh. und so, oh, schön, dann braucht es einfach noch so ein bisschen länger Zeit, glaube ich, um dann vielleicht einmal durchzuatmen und das so ein bisschen beiseite zu packen, so irgendwelche Hindernisse. Irgendwie ein Gespräch miteinander anzufangen. Zumal ich mir vorstellen kann, dass es für viele Leute schon auch einfacher ist, mal eben schnell was aus ihrem Leben zu erzählen, in so einem Kommentar schriftlich, ohne jetzt direkt so eins zu eins vor einer anderen Person zu stehen und dann mal eben schnell zu referieren, wie jetzt gerade die Lebensumstände sind oder was der Podcast mit dem eigenen Dasein zu tun hat oder so. Das ist ja schon nochmal eine andere Hemmschwelle häufig. Ne? Und ich weiß ja dann, außer wenn die Person sagt, ich höre das, weiß ich ja noch lange nicht, ob die überhaupt bereit ist, mir irgendwas davon zu erzählen. Und mich würde das auch total interessieren, aber ich weiß es ja gar nicht, ob ich würde das nicht fragen. Ich würde nicht fragen, und wie hast, vielleicht könnte man, also gerade überlegt, ob so eine Standardstrategie sein könnte, dann zu fragen, und wie bist du darauf gekommen? Dann hat man schon mal so eine, weißt du, dann geht das irgendwie weiter. So, ach, das ist ja schön, wie bist du denn darauf gestoßen? Vor allem alle, die das jetzt hören, wissen schon, wie wir drauf reagieren. Ja, also, be prepared. Ne? Und ich möchte dann bitte gelobt werden. Das können ja so Testläufe gemacht werden. Und wie bist du zum Podcast gekommen? Wir können das ja auch untereinander üben. Ja. Hey Steff, ich höre deinen Podcast. Wie heißt du denn? Joke. Frau Joke, wie bist du denn dazu gekommen? Super, hast du das gefragt. Naja. Das ist mal Meta hier jetzt. Ja, genau. Wir werden natürlich jenseits dieser Folge auch nochmal ganz andere Kommunikationsstrategien besprechen. Ja, aber es ist viel schöner, das in einer Folge zu machen. Bisschen aufregend bleibt für die nächsten Leute, die uns ansprechen wollen. Kommt jetzt Standardantwort A, B oder C? Vielleicht halten sich ja auch Leute daran und erzählen ein bisschen mehr als nur, ich höre das. Könnte ja auch sein. Ja, ich höre gerne Leuten zu. Auch wenn ich einen Podcast mache, höre ich wirklich gerne Leuten zu. Das ist das nicht so Gute am Podcast machen, ne? Dass man nicht so viel zuhören kann. Ich kann euch zuhören. Das stimmt, ja. Wir können uns gegenseitig zuhören. Ja. Aber meistens reden wir uns gegenseitig rein. Nein. Ich finde es nicht, dass wir das so viel machen. Es geht, ne? Ja. Sonst machen, also ohne Mikro, machen wir das mehr. Man gewöhnt sich dran, ne, an das Zeug hier irgendwie. Steff hat sich auch schon nachgeschenkt. Petz. Steff immer so heimlich, schleicht immer heimlich hier zum Kühlschrank. Nein, das stimmt. Noch ein Schlückchen Lambrusco. Lambrusco, das klingt wie eine Pferdesorte, oder? Pferdesorte. Wie heißt das Pferde? Die heißen Holsteiner oder sowas. Nee, das gibt es bestimmt auch irgendwas, was ein bisschen italienischer klingt. Ich hätte gerne noch ein Wasser. Wasser, okay. Ich habe ja, das ist ja irgendwie ein lustiges Thema jetzt. Also lustig, naja. So, du trinkst mein Wasser? Ja. Heute Multitransparenz. Steff trinkt Lambrusco mehrfach. Transparent. Juke. Ich habe jetzt nicht auf den Lautsprecher gepustet. Ich glaube, entrüstet. Der Lautsprecher ist da. Da war Schmutz. Aber wenn du auf den Lautsprecher pustet, das ist kein Problem. Achso, du meinst das Mikro. Wenn du Mikro pustest, wenn ich aufs Mikro pustest. Naja, also was wolltest du erzählen? Ich habe sehr doll überlegt, ob ich, als ich so meinen Blog so ein bisschen ausgefeiner gemacht habe und dann auch so ein Impressum da reingepackt habe, habe ich sehr doll überlegt, was ich da reinschreibe in das Impressum. Und dann habe ich nochmal sehr doll überlegt, ob ich das Blog mit dem Podcast irgendwie verbinden soll. Und das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Hm. Ja. Ja. Warum nicht? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Naja, ich meine, ist doch auch okay, wenn Leute sich, es bedeutet halt dann so eine Anstrengungsebene mehr, Jukes Online-Identität irgendwie mit Echtnamen zu verknüpfen. Und damit dann eben auch den Sprung Richtung Podcast. Also ich glaube, eigentlich ist meine Online-Identität sehr echtnamig. Mhm. Das habe ich, glaube ich, relativ früh habe ich das aufgegeben, weil mein Name schon so häufig da stand. Und in deinem Blog gibt es ja auch keine Adresse und keinen vollständigen Namen oder sowas, ne? Doch. Doch? Mhm. Da hast du deine komplette Adresse reingetan? Mhm. Okay. Aber du hättest das nicht machen müssen, soweit ich weiß, wenn du als Privatperson bloggst. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen, es ist echt so, so Graubereich in dem, ja, was halt unter Privatblock fällt. Ist halt irgendwie total schammig. Ja. Naja, was ja, da kann ja retrospektivisch, kann man das sagen? Perspektivisch. Retroperspektivisch? Naja, egal. Retrospektivisch. Why not? Was ja schon spannend ist, finde ich, gerade wenn man sich jetzt auch nochmal so die nicht abreißenden und auch gerade wieder sehr aktuellen Ereignisse, um sich irgendwie in der Öffentlichkeit queer-feministisch, politisch auch relativ radikal zu äußern. So. Und ich würde schon sagen, dass wir tendenziell eher radikaler sind oder auch, ja doch, also auf jeden Fall sehr politisch und sehr speziell da drin, dass da ja relativ schnell da auch ganz viel Gegenwind passiert. Und den haben wir ja so eigentlich echt noch nie erlebt. So. Mhm. Also es gibt, soweit ich weiß, eine blöde Bewertung auf iTunes, im iTunes Store, die halt irgendwie so, die labern irgendwie nur und es ist voll langweilig ist, aber halt... Das ist ja mehr so eine Formbewertung, ne? Es ist mehr so eine Formbewertung, es halt, findet die Person halt irgendwie uninteressant und das war's. Mhm. Und das ist halt, das empfinde ich als einen totalen Luxus. Mhm. Und also ich glaube, das liegt ganz doll daran, dass wir erstens uns relativ klar positionieren in dem, was wir machen und sagen, okay, wir sind halt so und so drauf so und haben gar keinen Mainstream-Anspruch oder so oder wollen gar nicht irgendwie dringend eine breite Masse erreichen und haben diesen Anspruch auch irgendwie nicht. Mhm. Zweitens, dass wir nicht total konkret irgendwelche Mainstream-Sachen ganz konkret kritisieren. So, das ist, glaube ich, so auch so ein Punkt. Also, dass wir da sozusagen erstmal nicht so ein, aber das ist doch alles ganz anders irgendwie produzieren anhand eines Beispiels. Und als drittes, dass dieses Format Podcast an sich dann schon mal relativ gut ist, weil man da wirklich halt zuhören muss. Also es ist halt nicht so lesen und mal ein bisschen überfliegen oder sowas, sondern muss halt irgendwie zuhören, muss sich die Zeit nehmen, das auch zu machen und das dauert ja ein bisschen. Was ich so ein bisschen als, also dass diese drei Aspekte machen, ist für mich irgendwie schon auch nach wie vor zu so einer Nische, die irgendwie, in der ich das Gefühl habe, ich kann mich so relativ frei äußern, ohne mich die ganze Zeit damit auseinandersetzen zu müssen oder Gefahr zu laufen, angegriffen zu werden, beleidigt zu werden, mich mit irgendwelchen blöden Kommentaren, vielleicht schalte ich die jetzt frei oder nicht, rumzuschlagen oder schlimmer noch, irgendwelche Hassmails zu kriegen oder andere oder Gewaltandrohung oder sonst irgendwas, was halt Leute, die sich auf andere Art und Weise in der Öffentlichkeit, im Internet radikal queerfeministisch äußern. Und das war mehr so Zufall und Glück, dass das irgendwie so, dass die Format, also ich empfinde das so, als dass so die Formatwahl das so nicht nach sich gezogen hat in den letzten 4 Jahren so, dass wir uns damit quasi nicht auseinandersetzen mussten. Oder eigentlich gar nicht auseinandersetzen mussten mit solchen Themen. Nee, eigentlich gar nicht. Nee, gar nicht eigentlich. Und das ist eigentlich ziemlich großartig. Also ich finde es super. Also es ist halt irgendwie echt... Also selbst wenn wir dann schon in größeren Kreisen dann irgendwie in irgendeiner Form verlinkt werden oder sowas, und das sieht man dann ja auch an den Zugriffszahlen, dass da mal was hochgeht oder so, trotzdem ziehen wir da irgendwie nicht total anstrengende Situationen auf uns. So. Was natürlich alles noch kommen kann, ne? Ja klar, kann natürlich kommen. Aber ich finde es schon spannend zu gucken, also gerade im Vergleich zum Blog, der jetzt irgendwie, den ich seit einem, was weiß ich, halben Jahr oder so mache oder ein bisschen länger, bei dem das jetzt losgeht irgendwie mit den Scheißkommentaren oder mit den Leuten, die darauf kommen, die eigentlich da nicht hin sollen oder so, ist ja einfach 4 Jahre unbehelligt queer-feministische Themen ins Netz pusten. Das ist ja eine totale Seltenheit wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also was ich halt schon glaube, was ja auch ein totaler Unterschied war zu dem anderen Podcast, den ich mache, Nritz, schon länger keine Folge mehr machen, eine dringende neue Folge. Ja, wirklich. Da haben wir ja sofort, nach der ersten Folge, haben wir sofort Gegenwind bekommen, was halt daran lag, dass halt zwei Frauen zu einem Jungsthema sozusagen, was gesagt haben, da irgendwie mitsprechen wollten, also sich so einmischen in irgendein Thema, wo sie gefälligst nichts zu suchen haben, so erstmal so ganz platt irgendwie gesagt. Mhm. Plus auch noch ganz konkret eine Situation zu kritisieren. Das meine ich halt mit. Ja. Ich glaube, so, wenn wir jetzt wirklich anfangen würden, ernsthaft ganz konkret mit dem Finger irgendwo drauf zu zeigen und zu sagen, okay, das finden wir total scheiße und zwar aus den und den Gründen oder sowas, dann und zwar auch noch bei Themen, wo andere Leute sich total im Recht fühlen irgendwie und da irgendwie so ganz anders irgendwie auf eine ganz andere Sichtweise haben auf Themen, dann würde das wahrscheinlich schon relativ schnell passieren. So. Also retrospektivisch gesehen haben wir das ja gemacht. Aber Katy Perry hat sich nicht gemeldet. Bis jetzt. Vielleicht kann sie da drüber stehen. Also die Leute nehmen uns einfach nicht ernst. Aber ihre Reaktion war erstmal zu. Also ich sehe ihre Hochzeit ganz klar als Reaktion darauf. Wahrscheinlich. Mhm. Ach so. Sie hat einfach geheiratet. Ja. Damit ihre Vormachtstellung zementiert. Ja. Wann hat sie geheiratet? Oh, das ist jetzt auch schon wieder so. Das war ja drei Wochen nach dem Podcast, ne, glaube ich. Also man sieht da schon eine Tendenz. Also gefühlt ist das jetzt schon so 2 Jahre her. Ach so, okay. Also ich finde aber, das ist auch an dem Podcast irgendwie so ein... Ich finde das auch gut an dem Podcast, dass ich da nicht so das Gefühl habe, ich müsste jetzt mich mit irgendwelchen Sachen großartig auseinandersetzen und die kritisieren. Wenn ich Bock darauf habe, dann kann ich das machen. Aber ich sehe den Podcast da tatsächlich nochmal so ein bisschen, oder das finde ich das besonders Queere, glaube ich, an dem Podcast, dass sich so halt einfach in einer anderen Ecke breit zu machen. Entschuldigung. Oder einfach so für sich zu, also ich entscheide ganz viel für mich, dann nö, macht doch euren Krams. Ihr habt eh keine Ahnung von dem, was ich mache. Und ich werde mich darum nicht kümmern oder irgendwie sowas. Das war jetzt ein bisschen zu kurz. Ich habe so einen Frosch im Hals, ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Ich werde es nochmal versuchen, etwas genauer zu machen. Also ich finde, eine sehr legitime Praxis irgendwie im Internet, die ich ja mit dem Blog zum Beispiel auch mache, manchmal sich halt irgendwelche Sachen zu schnappen und die nochmal aus einer queer-feministischen oder irgendwie anderen kritischen Perspektive auseinanderzunehmen. Und das finde ich total gut und wichtig. Und das ist eine Politikform irgendwie im Internet. Und unter Queer habe ich aber häufig halt auch so, das habe ich, oder ich kenne unter Queer auch so ein Herangehen an Sachen, halt einfach, die einfach zu unterlaufen und gar nicht unbedingt drauf Bezug zu nehmen, sondern einfach so eine Gegenrealität aufzubauen, ohne jetzt einen direkten Bezug, ohne sich einen direkten Text zu nehmen oder direkt meinetwegen mal so ein Lied zu besprechen oder sowas, sondern ja, so eine queere Gegenöffentlichkeit oder sowas zu schaffen, die vielleicht total absurd ist oder eher so, keine Ahnung, dann vielleicht künstlerisch oder je nachdem, was gerade irgendwie, was man gerne gerade unter Queer ausprobieren möchte oder so. Und manchmal sehe ich da so einen Vorteil in dem Podcast drin, dass das so ein Format ist, das es halt hergibt. Jetzt ist es ein bisschen warm hier, ne? ja, so einen queeren Umgang nochmal so ein bisschen mehr auszureizen. Habt ihr das jetzt irgendwie? Ja, also für eine Gegenöffentlichkeit, das finde ich auf jeden Fall. Also nicht dieses direkt irgendwas auf irgendwas Bezug nehmen. Das entspricht ja auch relativ doll so meiner Lebensrealität und meiner Alltagseinstellung. Irgendwie so dieses, ich habe gar kein Interesse daran, mich permanent an den Sachen um mich rum irgendwie so abzuarbeiten und darauf permanent Bezug nehmen zu müssen, sondern ich habe mir in den letzten Jahren einfach, habe mich einfach immer mehr eigentlich so in meinem, so immer mehr mein eigenes Ding irgendwie so oder meine eigene Lebens- und Alltagsrealität geschaffen, habe mich, auch wenn ich gerade so die harten Fakten, so wie mein Leben so aussieht, immer irgendwie, also immer mehr auch irgendwie weg von so Standardanforderungen, die halt an so ein Leben gestellt werden, irgendwie so, das erfülle ich halt an ganz vielen Stellen nicht, an ganz vielen Stellen erfülle ich es dann immer auch doch, aber eben auch an ganz vielen gar nicht. Und ich habe auch immer weniger Lust, mich daran abzuarbeiten. Oder fand es ja gerade toll, als ich dann so eingestiegen bin in so dieses ganze Queer-Thema, dass ich das nicht muss. Also, dass ich sozusagen, dass ich nicht den Standard als gegeben hinnehmen muss und versuchen muss, dem irgendwie zu entsprechen, sondern dass ich halt versuchen kann, irgendwie, oder dass ich viel größere Freiheiten daran habe, alles irgendwie anders zu machen und irgendwie da sind halt die Leute um mich rum total wichtig und die Zusammenhänge und die Liebsten und irgendwie der Austausch irgendwie darüber und so, das ist für mich schon nötig, aber das und ohne das würde es nicht funktionieren, aber ich muss nicht da irgendwie immer einen Abgleich herstellen oder ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwelche Leute zu überzeugen davon, dass das eine gute Idee ist, das so zu machen oder so. Sondern wirklich eher so ein, es ist mir relativ egal, ob du das eine gute Idee findest oder nicht. Für mich ist es eine gute Idee. Und ich finde es gut so und mir geht es gut damit. Und ich kann es aus den und den Gründen irgendwie vertreten, das so und so zu machen. So. Mhm. Und da ist mir das egal, ob jemand anders das genauso sieht oder nicht. Ich habe da nicht so diesen Weltverbesserungsanspruch, dass alle anderen das jetzt irgendwie auch so sehen müssten. Oder so. Oder da sozusagen, versteht ihr, was ich meine? Also, so, ja. Jetzt guckst du kritisch, Steff. Deswegen. So gucke ich immer. Achso, Entschuldigung. Dann kann ich ja weiterreden. Kritisch. Ich weiß nicht, ob das. Ich weiß halt nicht, dass ich nicht Zustände kritisiere. Das mache ich permanent. Aber ja. Es ist halt nicht so dieses Gefühl von. Also, was weiß ich, ich habe. Also, das Feministische Institut in Hamburg zum Beispiel. Die haben sich ja auf die Fahnen geschrieben, politische Statements zu relativ allgemeinen Themen abzugeben. Eine feministische Perspektive auf Themen, allgemeingesellschaftliche Themen, die gerade aktuell sind oder die irgendwie gerade Thema sind, irgendwie. Ja. Das gleiche aktuelle Thema, egal. Da das zu kommentieren, so, weil das sehen sie als politische Funktion, also das ist ihre politische Funktion. Sie wollen eine feministische Perspektive, die möglichst breit konsumiert werden soll, auch gerne. Du kannst was aufschreiben? Ja, bringen. Also überbringen, so eine, oder bieten, anbieten. So. Und wenn ich das richtig verstanden habe, schon durchaus auch mit so einer Idee von, wir streiten uns dann auch im Zweifelsfall irgendwie mit den Leuten darüber, ob das irgendwie, also würden da auch in Dialog treten oder sowas. Wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich einfach nicht so sehr dialogbereit. Genau. Ja, oder vielleicht ist es halt einfach, hat es ja auch was mit Orten zu tun, in denen was stattfindet. Also, ich dachte auch gerade, so einerseits finde ich es eben auch gut, gewisse Zustände irgendwie zu kritisieren, aber ich glaube auch, dass der Podcast eigentlich ganz gut, so wie er bisher war, ganz gut funktioniert hat, eben nicht total krass in eine Debatte so richtig heftig einzusteigen, sondern eher so eine, ohne dass jetzt das eine queerer ist als das andere, sozusagen halt einfach nur so eine Entscheidung für eine Praxis, dem Ganzen einfach dann so eine Realität, eine andere, eine Lebensrealität irgendwie entgegenzustellen oder hinzuzufügen, je nachdem, was dann gerade passt. Weil es ja eben auch was ist, woran sich dann Leute erstmal abarbeiten müssen. Also wenn sozusagen eine Realität hingestellt wird, dann kann das ja genauso auch Weltbilder erschüttern, wie jetzt irgendwie eine Kritik, die bestimmte Ansichten in Frage stellt. So, das ist ja sozusagen so das Paket, in der eine Normkritik kommt, ist halt dann anders gefüllt. Aber es ruft halt nicht so diese, aber das ist doch alles ganz anders und ihr seid doch einfach nur humorbefreit und irgendwie entspannt euch nochmal, Leute, irgendwie nicht auf den Plan. Mhm. So. Aber für uns ist es halt entspannter, das zu machen zum Beispiel. Also ich dachte so, Thema Wellness, dass es eben ganz viel mit mir macht, ob ich jetzt mich irgendwie darüber aufrege. Ich kann mich entweder über Hetero-Eltern aufregen, oder eben in einem Podcast. Mach das über, nicht. über queeres oder irgendwie als queer identifizierte Person, die mit einem Kind zusammenlebt, erzählen. Mhm. So. Und das sind ja irgendwie, greift sozusagen in eine ähnliche Richtung, aber es hat halt eine andere Form und die Form ist für mich halt irgendwie deutlich entspannter. So, und also ich finde es schon immer auch spannend, immer mal wieder auszuloten, irgendwie, ob ich es mir dann an manchen Stellen irgendwie zu leicht mache oder sozusagen es eben an manchen Stellen sich dann auch einfach lohnt, sozusagen mal in eine direkte Positionskritik zu gehen. Mhm. Was ich so, also so, das ist jetzt echt eine Reflexionsarbeit, die ich vorher auch so noch nicht gemacht habe, aber die so sehr Sinn ergibt, mhm, finde ich. Also die Erklärungen, die jetzt bisher hier stattgefunden haben. So, aber dass ich das so als Baum bei uns etabliert hat, ist eigentlich auch echt gut, weil es einfach sonst so krass den Alltag bestimmt, sich ständig immer drüber aufzuregen, über das, was so produziert wird und das, was irgendwie, womit Leute sich auseinandersetzen müssen, dem sozusagen nochmal so ein was anderes, da was anderes zu produzieren, außer ja, Kritik zu üben, die dann im Zweifel eh nicht ankommt und die dann derailed wird und unterwandert wird und Abwehrmechanismen irgendwie nur entgegengesetzt wird. Das ist gut. Genau, und was halt wichtig ist, halt aber auch irgendwie zu betonen oder auch vielleicht auch immer mal wieder zu betonen und für sich klar zu haben, dass halt dann auch gewisse Auseinandersetzungsprozesse halt dann trotzdem stattfinden. Aber halt dann, dass die halt in mir stattfinden und es dann eben auch gut ist, die nicht unbedingt im Podcast gerade breit zu treten oder so. Ja, an anderer Stelle, ne? Mhm. Also ich finde ja auch, es ist ja auch okay, dass so ein Ort jetzt nicht alle Ansprüche erfüllen muss. Also gerade wir haben ja jetzt irgendwie dann auch dann doch noch relativ viele andere Plätze im Netz oder auch anderswo und können ja dann doch relativ gut auch entscheiden, ob wir bestimmte Themen dann hier unterbringen wollen oder doch lieber woanders anders bearbeiten wollen. Also ich finde, eigentlich ist das ja eine echt klassische Politik, ne? So Lebensrealitäten erzählen. Ist ja schon eher ganz schön auch irgendwie alt und bekannt und so, ne? Und aber trotzdem ja, also das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, sondern das ist ja wichtig, irgendwie mehr aufzumachen und mehr zu zeigen und vielleicht auch so ein jetzt fange ich schon wieder mit den Räumen an, so einen Raum halt viel vielschichtiger zu machen oder noch differenzierter und mehr da sein lassen zu können. Was wäre der Podcast ohne Räume? Nichts. Und ich finde es dann aber auch wichtig zu sehen, dass dann auch immer wieder zu sehen, so nicht nur, dass Auseinandersetzungen auch stattfinden, auch wenn sie hier nicht genannt werden, sondern dass sie auch an anderen Stellen dann irgendwie stattfinden, sondern auch zu sehen, dass bestimmte Auseinandersetzungen halt dann tatsächlich nicht stattfinden und dass wir dann halt auch nur eine oder drei Stimmen unter vielen sind, mhm, die eine bestimmte Perspektive oder drei Perspektiven irgendwie darlegen, die sich ja auch ändern können. Gerade so, wenn wir uns jetzt irgendwie 4 Jahre Podcast angucken, ist es ja auch spannend, nochmal zu gucken, so, was ändert sich da eigentlich oder hat sich was geändert oder ist eigentlich alles wie am Anfang? Mhm. Und ich finde es aber auch wichtig, bei dem Podcast zu sehen, dass das nicht sozusagen so was Endgültiges sein muss, sondern dass es so ein Punkt ist in meinem Leben. Jede Folge ist so ein Punkt und da kann es sehr, sehr gerne sehr viele andere Punkte drumherum geben oder daneben oder darüber oder darunter oder was weiß ich was, die was anderes meinen, die aber im Insgesamtbild dann irgendwie einfach so eine größere Bandbreite ergeben oder sowas. Ich hoffe, das kommt auch nicht so an, dass der Podcast so eine Definitionsstellung irgendwie, mhm, aufmacht, was er bestimmt tut, ja, denke ich schon. Also alleine durch wir sprechen, andere hören, ist es natürlich irgendwie gegeben, dass wir Sachen sagen und andere hören sich das dann erstmal an und müssen sich dann damit auseinandersetzen, was wir gesagt haben. Trotzdem hoffe ich, dass das nicht so ankommt, dass es so gemeint ist, wie wir definieren jetzt hier, was queer ist oder sowas. Ich hoffe, das kommt nicht rüber. sondern halt eher wir definieren, was für uns queer ist oder was gerade in unserem Leben abgeht. Wir definieren, was in unserem Leben abgeht. Das wäre total schön. Crazy. Wenn der Podcast das irgendwann kann, dann mache ich nur noch das. Naja, machst du ja. Du definierst ja sozusagen, mit dem du wertest und einordnest. Bewertest du ja das, was in deinem Leben passiert. Leben. Du meinst, der Podcast hat auch so eine Oral History-Funktion, dass ich so, dass wir so die Möglichkeit haben, unsere Geschichte nochmal wieder zu erzählen, neu zu erzählen, anders zu erzählen. Man kann ja alles Mögliche in diesen Podcast rein. Das stimmt, ja. Also das Stichwort Oral History, Lambrusco. Oral History ist, Lambrusco, findet ihr nicht, das klingt wie ein Pferd? Naja. Oder? Ja, das Lamborghini, wahrscheinlich. Das ist ein Auto, ich weiß. Aber ich bin es. Vielleicht wegen. Ich glaube, ich muss gleich nach raus. Lamm. Ich muss raus. Ich muss jetzt raus. Geflüchtet kurz. Der Tisch wird bewegt. Achso, genau. Oral History. Ja, willst du noch kurz warten? Willst du noch kurz? Ja, und was sollen wir in der Zwischenzeit machen, in deiner Abwesenheit? Ja, dann müssen wir schweigen. Dann mal, ja. Oral History. Mal erzählen, was wir da. Das stresst mich jetzt irgendwie, dass ich das zweimal erzählen soll. Ich glaube, da würde ich jetzt lieber gerne allgemeineres Blabla machen. Du musst es nicht nacherzählen. Muss ich nicht nacherzählen? Nein, wir können zwei, drei Stichwörter sammeln. Du kannst mich paraphrasieren. Lambrusco, Lamborghini, Pferde. Ich glaube, ich wollte auch gar nicht viel mehr sagen, außer dass ich halt eben auch schon dieses Oral History als Stichwort im Kopf hatte, so von wegen Lebensrealitäten erzählen und das irgendwie nicht schriftlich, sondern aufgenommen. So. Ich habe so vor einem Jahr ungefähr mal angefangen, so ein paar alte Folgen mal so zu hören, so spaßeshalber, mal so zu hören, was haben wir eigentlich damals so erzählt, so. Besonders spannend die Kind-Folge irgendwie. Das war ja damals so eine Folge, da war das Kind eine Woche da. Und wir so völlig überfordert irgendwie von der Situation. Und aber auch so dicht, dass auch klar war, wir können auch über nichts anderes reden. Also haben wir ja dann diese Kinderfolge gemacht. Wo ich dann schon manchmal gedacht habe, könnte man nochmal ein Update machen? So, als so Kind ist immer noch da. So, wird sich auch erstmal wahrscheinlich nicht ändern. Kann man ja mal irgendwie überlegen, was man da irgendwie nochmal gerade, oh Gott, wir sind gerade total frisch irgendwie in diese Situation reingekommen und das ist ja schon sehr lebensbestimmt und ja auch durchaus irgendwie queer und queer-feministisch irgendwie nicht irrelevant, so das Thema. Ja. So, aber an dieser, also gerade diese etwas persönlicheren Folgen sind ja schon immer schon auch relativ starke. Jetzt haut Steff an die Ja, Steff geht weg. Ich wende einfach meinen Kopf und spreche nahtlos mit Joke weiter. Achtung, Achtung, erzähle das, dass ich es schon spannend finde, mir so alte Folgen anzuhören und irgendwie es passiert mir lustigerweise relativ selten, dass ich denke, das würde ich heute ganz anders formulieren. Vielleicht manchmal nicht ganz so unbedarft. Aber Lebensrealitäten haben sich ja auch irgendwie so ein bisschen verschoben in den letzten Jahren. So. An ganz vielen Stellen auch nicht, aber an vielen Stellen eben dann schon. Gerade wenn man jetzt so ganz am Anfang guckt. Das finde ich schon spannend, irgendwie das auch irgendwie so als persönliches Archiv zu begucken. Ja. Also ich glaube schon, dass wir zwischendurch auch ganz schön viel Mist erzählt haben, immer mal wieder. Ja, bestimmt. Ja. Also ganz bestimmt. Also ich weiß aber nicht, ob ich heute weniger Mist erzählen würde. Nee. Eher so. Ja. Und ich finde das auch tatsächlich, also ich habe da neulich mal angefangen, drüber nachzudenken, so boah, 4 Jahre, ich habe mich bestimmt in diesen 4 Jahren nochmal auf vielen Ebenen nochmal mehr politisiert. Mhm. Das passiert ja eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mal irgendwann mich weniger politisiert habe, sondern das ist ja so ein schleichender Prozess der Radikalisierung oder sowas. Und da ist bestimmt einiges dabei, wovon ich jetzt denken würde, um Himmels Willen, was habe ich gesagt? Das ist ja schon nicht so schön. Und hatte dann überlegt, wie ich damit eigentlich umgehe. Und ich finde es tatsächlich, also ich finde es spannend, das im Netz stehen zu haben. Mhm. So als Beweisstück meiner Inkompetenz. Ja. Ich bin wieder, also Steff ist wieder da. Hallo Steff. Hallo Steff. Hi. Ich hätte so gern Tee, hey. Das ist ja ganz schön laut. Ne? Ja, dafür müssten wir eher unterbrechen, glaube ich, sonst. Also ist es nicht so dringend mit dem Tee? Oder? Nee. Ich meine, so richtig lange können wir nicht mehr machen. Ich habe ja schnell den nächsten Termin. Ich habe heute immer den Tag der... Termine. Ich habe heute den Tag der vielen Termine. Und nachher sowieso wieder weg. Ja. Da ist man mal so frisch arbeitslos. Zack, nur Termine. Also ich finde es ganz spannend, so relativ öffentlich so Krams von sich zu geben und dann halt auch zu wissen, ja, das steht dann da und das ist auf jeden Fall angreifbar und auf jeden Fall auch fragwürdig in Teilen, würde ich sagen, aber einfach nicht alles gut gewesen sein kann. Ja. Ich gehe gar nicht davon aus, dass es alles gut und richtig war. Das hatten wir jetzt ja auch gerade bei der SNT-Dokus-Anwesend-Folge, die ja auch noch eine relativ junge Folge war und auf Die ist echt alt schon. Ja, also früher. Ach so, Folge. Ja. Worauf jetzt irgendwie ja gerade vor ein paar Wochen irgendwie. Stimmt. Da kommt, oder was ist mittlerweile schon wieder Monate? Wir sind da ja jetzt so hinterher. Eben gesagt wurde, so schon nochmal gefragt wurde, so, ey, was habt ihr denn da erzählt? Das klang irgendwie so ganz komisch danach und das irgendwie. Wie er damit queer umgeht und irgendwie hetero daraus ausschließt und sowas. Irgendwie, das klingt jetzt gerade nicht so, nicht so geil. Und ich das bisher immer noch nicht geschafft habe, mal das nachzuhören, aber es aus verschiedenen Gründen nochmal hören wollte und es dann auch ganz spannend finde. Aber letztendlich lässt sich das wahrscheinlich für sehr, sehr viele Folgen genauso machen. Aber ich finde es einfach auch spannend, dann nochmal auf was zurückgeworfen zu werden, was ich vor vielen Jahren irgendwie gesagt oder getragen habe. Und dann irgendwie so mit dem Heute-Blick irgendwie drauf zu gucken, aber halt dann auch trotzdem darauf zurückgeworfen zu werden. Weil es bin ja dann trotzdem ich. Also ich kann ja nicht sagen, ja nee, das ist halt jetzt irgendwie, da bin ich jetzt total raus, sondern es ist ja dann trotzdem irgendwie im Zweifel Unsinn, den ich verzapft habe. Und ja, aber auch eine wichtige Vergangenheit, ne? Weil sich daraus ja auch dann das entwickelt hat, was jetzt gerade Sache ist. Und das hilft nochmal, sich über Sachen klarer zu werden, weil es ja manchmal dann auch Sachen sind von, okay, stimmt, das würde ich heute nicht mehr sagen, warum würde ich das heute nicht mehr so sagen, so, und was hat sich daran eigentlich geändert? Das sind eigentlich auch echt sehr wertvolle Sachen. Und es ist aber so zum ersten Mal jetzt passiert, dass es so nach so langer Zeit irgendwie nochmal aufgegriffen wird. Können wir nochmal eine Fortsetzung machen davon? Was mir jetzt eben nochmal auf der Toilette eingefallen ist, ich habe es gleich zur Reflexion genutzt. Reflektives Stroller. War so dieser Aspekt von irgendwie stimmt das, was wir eigentlich so über unsere, was wir so gesagt haben, von wegen irgendwie Lebensrealitäten irgendwie einbringen und nicht irgendwie kritisieren. Und da bin ich mir relativ, also da bin ich eher unzufrieden so über letzte Zeit, weil wir das, glaube ich, ganz schön haben verschwimmen lassen, was so direkte und indirekte Kritiken angeht und eben Lebensrealitäten. Weil wir zum Beispiel irgendwie durchaus dann uns irgendwie beschweren darüber, was wir jetzt irgendwie gerade als nicht so queer empfinden oder irgendwie sozusagen, also so werten, ohne uns da jetzt vielleicht groß Mühe zu geben, das jetzt irgendwie in einer besonders differenzierten Kritik münden zu lassen oder uns das halt, oder das halt irgendwie so verschwommen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt teilweise dann so sehr komisch rüberkommen kann. wie wir Kritik üben. Oder dass es halt so, das ist von, okay, da haben wir definitiv den Pfad verlassen, auf dem irgendwie so wir erzählen von unserer Lebensrealität und einfach nur so dem, was wir irgendwie, was wir so gemacht haben, sondern das ist schon auch ein, wir haben irgendwie über was reflektiert und uns hat irgendwas geärgert und wir erzählen darüber. Und das ist halt dann, es ist halt einfach, klar, es ist dann eine Kritik üben, aber das geht dann eben mehr in die Richtung von, wir üben direkt Kritik an einer Sache und nicht mehr im Vordergrund ein, wir erzählen von einer Lebensrealität. Hast du mal ein Beispiel? Naja, zum Beispiel das Wer lebt mit wem Camp. Ach so, ja, stimmt. Aber das ist, empfinde ich eher als Ausnahme, ehrlich gesagt. Ja. Also das ist nicht so, da würde ich nicht von einem verlassenen Pfad sprechen, sondern von, ja, das passiert auch mal, dass wir so ganz konkret auf ein Event eingehen und irgendwie, oder auf irgendeine Situation oder auf irgendwas eingehen, wo wir relativ konkret meistens auf irgendein Ereignis eingehen, aber das passiert nicht so oft. Nee, wahrscheinlich mehr so in Bezug auf Veranstaltungen. Ja. Also beim Gender Camp ja dann genau. Auch. Aber ich finde es halt eher spannend irgendwie und frage mich dann, ob es sich lohnt, damit nochmal anders umzugehen. Also irgendwie so, klar möchte ich auch weiterhin gerne Kritik üben an Sachen, die mich ärgern, weil es im Zweifel darauf irgendwie eine immense Auswirkung hat, ob ich mich jetzt gerade wohlfühle in einem Raum oder nicht. Aber wie ich irgendwie dazu, wie ich das einleite oder irgendwie wie ich das generell einbinde in ein größeres Ganzes. Oder wie ich damit umgehe mit Kritikformen. Ich finde das schon spannend, sich zumindest damit auseinanderzusetzen, wie pauschalisierend ich eigentlich gerade zum Beispiel dann mit einer Kritik umgehe. Ob mir das wichtig ist, weil ich sage, okay, ich werde jetzt pauschal, weil mich das tierisch geärgert hat und ich jetzt das einmal irgendwie so genau hier an dieser Stelle raushauen will, so weil mich das total verletzt hat oder sowas. So kann ich, also so, an welchen Stellen es dann vielleicht gut wäre, weil wir dann sonst ganz schön viel niedertrampeln, dann nochmal zu gucken, okay, dann lass uns nochmal so ein bisschen differenzierter in manche Richtungen gucken. Was, glaube ich, schon passiert, weil wir uns so ein bisschen gegenseitig auch auf Sachen irgendwie hinweisen oder nochmal nachhaken. Aber ich hab gemerkt, so dass wir so ein bisschen, dass das so das zerfasernde Moment ist, was ich als Gefühl manchmal habe beim Podcast. Mach mal kurz eine Kerze. Oh. Eine Problemkerze. Eine Problemkerze. Ja. Aber sie ist sehr klein. Ja. Also ich habe, also zerfasernd würde ich das jetzt, als zerfasernd würde ich das jetzt nicht, empfinde ich das jetzt nicht. Also mir fallen gerade spontan noch zwei andere Folgen ein, in denen wir sehr konkret Events kritisiert haben. Und zwar einmal, oder drei Folgen fallen mir ein, wir waren auf einer Hetero-Hochzeit und haben die massiv kritisiert. Wir waren im Urlaub auf einem Campingplatz und haben das massiv kritisiert. Und wir haben relativ stark die Situation letztes Jahr bei der Abschlussveranstaltung von den Perlen, von dem Queeren Filmfest in Hannover, wo wir aufgetreten sind, da haben wir auch relativ viel kritisiert und auch reflektiert darüber, wie wir diesen Raum empfunden haben. Mal so als drei konkrete Beispiele, wo wir irgendwie was kritisiert haben. Und plus eben zum Beispiel das Wer lebt mit wem Camp jetzt auch relativ frisch. Und ich merke halt schon, und das ist ja auch total naheliegend, in den Folgen, in denen wir anfangen, konkrete Ereignisse zu besprechen, und zwar also auch zu kritisieren und da irgendwie auch durchaus, da halt irgendwie Kritik üben. Und ich weiß, dass es potenziell Leute hören könnten, die da irgendwie involviert sind in dieses Ganze. Dass das auf jeden Fall was total macht, auch mit der Art, wie ich darüber spreche. Und auch, das erhöht auch total meine Unsicherheit, wenn ich so eine Folge rausgebe. So. Also ich merke schon, dass mir das schon wichtig ist, da jetzt nicht komplett irgendwelche Leute vor den Kopf zu stoßen, indem ich halt total pauschal irgendwelche Sachen kritisiere, die halt sich irgendwie im politischen Dunstkreis bewegen, während mir so eine Hetero-Hochzeit oder so ein Campingplatz irgendwie, so ein öffentlicher, da relativ egal sind irgendwie, ob da Leute, also da habe ich eh das Gefühl, da bin ich so weit weg irgendwie mit meinem Leben und das ist so weit von meinem, von dem, was mir wichtig ist irgendwie und wo ich irgendwie gefallen will, oder ist das gefallen, aber wo ich halt irgendwie das Gefühl habe, da will ich irgendwie in Kommunikation bleiben, da will ich irgendwie im Austausch bleiben und irgendwie so eine, da hat man irgendwie eine Basis oder so, mit der man irgendwie arbeiten kann oder arbeiten will. Wenn das nicht da ist, dann ist mir das, glaube ich, echt egal. Dann kann ich irgendwie schimpfen und dann kann ich irgendwie kritisieren und dann kann ich da irgendwie das total blöd finden. Während ich bei den anderen Sachen schon das Gefühl habe, also da merke ich ja, da habe ich ein ganz anderes Gefühl dazu. Ich denke auch, dass es bestimmt spannend ist, nochmal darüber nachzudenken, wie machen wir das eigentlich und sind wir da auch irgendwie, sind wir da weitblickend genug? So manchmal. Oder sind die Disclaimer so, dass wir das Gefühl haben, so, wir haben jetzt irgendwie relativ klar irgendwie auch nochmal gesagt, okay, die und die und die Punkte sind irgendwie wichtig, das bedeutet nicht, dass die und die Punkte nicht auch relevant sind, aber an der Stelle ist es vielleicht ja, so irgendwie sowas. Ja, aber zerfasern, also das kann ich jetzt nicht, also das ja, also als zerfasernd finde ich das nicht. Eher, dass ich dann anfange, so zu schwimmen, weil ich halt nicht so genommen, also dass ich so, ich habe da so ein schwammiges Gefühl dabei, weil ich dann manchmal nicht weiß, ist das irgendwie noch, ist das das, was ich will? Ne? Ist das das, was ich irgendwie erzählen, oder ist das der Effekt, den das vielleicht haben könnte, ist das der, den ich beabsichtige? Ja. Aber da mir jetzt spontan tatsächlich nur diese 4, 5 Folgen eingefallen sind, wo das irgendwie Thema gewesen ist, finde ich auch nicht, dass das irgendwie Tenor wird immer mehr. Dass wir immer mehr über solche, also dass es jetzt immer häufiger so ist, dass wir, dass das so unser, dass da so ein Schwerpunkt irgendwie hingeht, zu so, wir kritisieren mal so mehr Events oder so. Ja, stimmt. Aber vielleicht passt dann auch zerfasernd, also so, ich, so mit dem Schwimmen und irgendwie unsicher sein bei einzelnen Folgen irgendwie, bevor sie live gehen oder sowas, das passt schon auch gut vom Gefühl her. Vielleicht ist auch dieses Zerfasern tatsächlich auch eher so als, so wir hatten einen roten Faden und der ist halt irgendwie so ein bisschen nicht mehr so gut greifbar und damit sind auch wir nicht mehr so gut greifbar, wie wir uns irgendwie positionieren. Oder ich denke mir halt so, also ich stelle mir halt die Frage, kommt das rüber, dass es gerade bei dieser Veranstaltung nicht darum geht, also so, ich könnte mir vorstellen, manche Sachen sind so lesbar, ich bin zu einer Veranstaltung gegangen, sie hat meinen Ansprüchen irgendwie nicht genügt und darüber echauffiere ich mich jetzt. Oder ich bin auf eine Veranstaltung gegangen, habe da viel von mir reingegeben, habe versucht, irgendwie offen zu sein, habe da irgendwie, also irgendwie so, habe da Sicherheiten für mich drin gefühlt, habe da sozusagen irgendwie so, habe mich damit identifiziert und bin innerhalb dieser Strukturen verletzt worden oder sozusagen, es hat was mit mir gemacht und ich bin mit einem negativen Gefühl in Bezug auf manche Sachen vielleicht von dieser Veranstaltung wieder weggegangen. So, das macht ja erstmal einen Unterschied aus, ob ich irgendwie so hinkomme und sage, hier irgendwie ich als queere Person, die über den Dingen steht, irgendwie sage jetzt irgendwie so, das war mir nicht queer genug. Oder irgendwie ich als Steff sage, ich bin da hingegangen und es hat irgendwie was mit mir gemacht und ich bin irgendwie gerade total sauer oder ich bin noch total irritiert davon, weil ich das alles noch gar nicht sortiert bekommen habe oder sowas. Ob das vielleicht schon mal einen Unterschied macht oder frage mich, ob ich das dann wiederum an den entsprechenden Stellen genügend betont habe oder so. Sozusagen so, bin ich da als ich irgendwie noch in den Podcast-Folgen genügend drin vorgekommen oder habe ich mich auf eine sicherere Ebene bewegt, der Kritik und bin dadurch aber nicht mehr so gut greifbar gewesen oder sowas. Und eigentlich finde ich ja, macht ja auch was Persönliches, das Persönliche was aus hier in dem Podcast. Gut. Wobei ich das schon, also ich finde, das geht schon ineinander und darf auch ineinander gehen. Also so nehme ich das wahr. Also mal ganz vorweg, dass ich, wenn eine Kritik irgendwie so rübergebracht wird, dass sie verständlich ist oder dass, also so, dann ist das ja auch was total Tolles. Also eine Kritik wird ja jetzt, abgesehen von, oh, das hat mich so geärgert, ich muss jetzt erstmal so richtig rausranten, ist ja so, wir setzen uns hin und wir besprechen das richtig lange, was uns da irgendwie gefallen hat und was uns nicht so gefallen hat. Das ist ja auch immer ein Teil, der dazu beitragen kann, eine Sache noch besser zu machen. Also es ist ja auch ein sich nochmal wieder einbringen und nochmal irgendwie ein Miteinander formulieren oder ein potenzielles Miteinander formulieren oder sowas. Wenn es halt nicht irgendwie so ein, was ja auch total legitim ist, so, ich habe mich einfach total geärgert und das ist jetzt so nochmal mein Abschlussstatement und nehmt es hin und ist mir egal, wie ihr das findet. Und das waren wir aber eigentlich nicht, also jetzt gerade zu den Veranstaltungen hatte ich das nie so wahrgenommen, dass unsere Kritiken zu Veranstaltungen jetzt so, das war total scheiße, mehr sage ich dazu nicht, waren, sondern halt eher so, das und das ist uns aufgefallen und das hat wahrscheinlich da und daran gelegen. Und an dem Punkt finde ich es halt dann auch wichtig, auch den Schritt zu machen von, ich persönlich, Joke, habe mich da nicht wohlgefühlt. Das liegt aber halt auch auf so einer anderen Ebene an Strukturen, die da vorhanden waren. Und das kann ich auch nochmal auf einer anderen Ebene und dann sehr viel entpersonifizierter auf so einer strukturellen Ebene kritisieren. Und das ist ja auch, also da finde ich es dann auch legitim, aus einer dann strukturell irgendwie schwächeren Position raus, das dann auch einfach mal so anzumerken, dass da bestimmte Strukturen gegriffen haben, die dann bestimmte Leute, die nämlich von diesen Strukturen negativ betroffen sind, potenziell rausgekickt haben oder so. Das ist ja, ich finde, da können sich Leute dann auch gerne mit auseinandersetzen. Das ist ja auch jetzt nichts irgendwie, was so total scheiße rüberkommt, sondern das ist ja erstmal so ein, hier die und die Strukturen waren da, das hat da und dazu geführt. Wir sind zufällig jetzt auch noch persönlich da und da mit verbunden oder so, das gibt es noch dazu, aber auch auf dieser strukturellen Ebene ist es wichtig, wahrzunehmen, was da produziert wurde. Und wenn euch was daran liegt, dann wäre es super, das nochmal anzugehen oder so. Ja, nee, das hat sich so ein bisschen schwammig irgendwie. Nee, das hat sich jetzt für mich nicht ausgeschlossen, das Ganze auf eine Metastrukturebene zu heben, sondern eher so dieser Ausgangspunkt. Tatsächlich so, was ich meinte mit diesen, da hat was mit meinen Ansprüchen nicht genügt und so mich sehr, also so, so dazwischen irgendwie ein so überhebliches, so nee, das war jetzt irgendwie nicht queer genug, als ein zu benennen, irgendwie so, ey, das war an den und den Stellen irgendwie auch, egal, und erstmal egal, ob ich das jetzt für mich als queer definiere oder nicht, hat es an den und den Stellen gehakt. Und da geht es mir auch nicht um konkrete Situationen dringend, in denen ich irgendwie Einzelpersonen, in denen ich irgendwie so Einzelpersonen sozusagen irgendwie kritisieren würde, sondern da finde ich es ja dann auch echt sinnvoll zu sagen, so nee, irgendwie so Strukturen wirken ja auch in alle Räume rein und die dann zu benennen, finde ich auch irgendwie sehr sinnvoll. Und sogar da, finde ich, hat das nochmal irgendwie Abstufungen. Also sogar so diese Position von ich war da und da und das hat meinen queeren Ansprüchen nicht genügt, und jetzt echauffiere ich mich darüber, hat, finde ich, eine bestimmte Berechtigung, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, die sich queer nennt und dann genau den Anspruch nicht erfüllt, zum Beispiel. Dann kann ich schon, finde ich es schon legitim, dann auch zu sagen, so, sorry, das hat jetzt meine queeren Ansprüche nicht erfüllt. Klar, das ist dann eine bestimmte Art von Kritik und die muss jetzt nicht unbedingt die attraktivste oder netteste oder so sein, aber ich finde es schon okay, das dann auch nochmal zu spiegeln. So, ihr schreibt queer drauf, ich komme als irgendwie queer verortete Person dahin, sehe, aha, ich bin offensichtlich da gar nicht gemeint. Okay. Ja. Das sage ich aber jetzt nochmal. Genauso. Mein Anspruch von queer war das nicht. Und dann kann man natürlich immer noch gucken, so, was bedeutet das, wenn wir das im Podcast machen? Kriegen wir das dann gut hin, unter dem Gesichtspunkt, dass das viele Leute hören, die möglicherweise gar nicht da waren, dass andere Leute jetzt nicht so viel dazu geschrieben haben oder gesagt haben, dass wir möglicherweise eine herausgehobene Stellung dann in der Kritik einnehmen oder sowas. Da kann man ja dann noch mal gucken, ob sich alle damit wohlfühlen und das dann irgendwie so verpackt ist, ja, dass es nicht so richtig so super scheiße rüberkommt oder Sachen verzerrt oder was auch immer einem da noch einfallen könnte. Aber ich finde es gerade eigentlich, also ich fand es bis jetzt immer ganz schön, dass wir es immer mal wieder geschafft haben, so halt auch die Strukturebene persönlich mit reinzunehmen. Was meinst du jetzt? Strukturebene, also die Strukturebene so, persönlich. Also, dass wir auch in so persönlichen Erzählungen es schaffen, immer mal wieder so auf so strukturelle Ebenen zu verweisen, oder? Ja. Uns da nochmal mit rein zu positionieren oder Verbindungen aufzeigen können oder sowas. Das finde ich schon sehr, sehr fruchtbar immer. Ich dachte, ich guck mal nebenbei nach alten Folgen. Ich habe noch ein kleines Folgen-Review. Nee, gar nicht. Ich dachte nur gerade. Ja, aber ich finde nach wie vor nicht, dass das jetzt Kritik an bestimmten Events so das ist, was jetzt diesen Podcast ausmacht. Mhm. Also da würde ich schon sagen, so nee, also da geht es ja schon irgendwie so, ja, dann doch eher so persönliche Perspektive mit einem bestimmten Hintergrund und mit einem bestimmten politischen Anspruch, der irgendwie da ist, auf bestimmte Themen zu gucken. Mhm. Das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, da bin ich allerdings auch nicht so... Das kann ich jetzt nicht so richtig sicher sagen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass dadurch, dass der Podcast einfach auch schon länger besteht und so, dass wenn wir eine Kritik äußern zu einer Veranstaltung, dass die halt auch Gewicht hat, sozusagen. Ja, das kann ich ja wiederum gar nicht so unbedingt so einschätzen. Genau, ich kann es nicht einschätzen, aber ich kann es mir halt vorstellen und ich finde es zumindest irgendwie sicherer, davon auszugehen, dass eine Kritik potenziell Gewicht haben könnte, als jetzt zu sagen, ja, ich kritisiere das dann mal, es passiert eh nichts oder es interessiert eh keine Person, was ich dazu sage, sondern halt eher zu gucken, wenn ich was kritisiere, dann kann es halt auch sein, dass das breiter rezipiert wird. Und dass viele Leute halt sich zum Beispiel aufgrund unserer Kritik ein Bild machen von einer Veranstaltung. Mhm. Und ich finde das wichtig, wenn wir, also wir machen zwar jetzt nicht ständig irgendwelche Veranstaltungskritiken, aber ich finde es wichtig, wenn wir sowas machen, das mit zu überlegen. Mhm. Plus eins. Like. Was wir schon alles gepodcastet haben, unglaublich. Psychologie, alles. Wusstet ihr das? Könnt ihr euch daran erinnern, dass wir mal über Psychologie gepodcastet haben? Ja. Wahnsinn. War doch war das nicht noch mit dem Linkverweis zu Wahnsinn und Gesellschaft und ja. So? Ja. Am Anfang hatten wir ja mehr so Trans also die, und Butch und ja, Femme also, und so. So die plakativen Themen. Weiblichkeit. Freundschaften und oh ja, DIY und Arbeit. Die Freundschaftenfolge. Feminismus. Ja. Hätte ich jetzt die ganzen Folgen nein, auch. Ich wollte mal so die ganzen Folgen mache ich nicht. Ich mache irgendwie Kindermedien 2. Kindermedien 2. Hm. Ja. Ja, der Zustand hat sich auch nicht besonders viel geändert. Das ist mal so. Bemerken. Ja. Tja. Nein, also ich habe gerade überlegt, also wenn ich jetzt so überlege, okay, was war so für 4 Jahren mal so der Anspruch und was davon ist jetzt eigentlich noch da, bin ich ja echt eigentlich ganz schön erstaunt darüber, wie viel eigentlich noch da ist. Also, das ist irgendwie, für mich ist dieser Podcast eine totale Konstante in den letzten Jahren, so irgendwie, die, wo sich erstmal, Es ist nach wie vor so, dass das technisch absolut, also niedrigstes Niveau, ja, immer noch, ja, die Bundeszentrale für politische Bildung hat immer noch kein Geld rüberwachsen lassen, wenn man ein vernünftiges Audio-Equipment. Aber wenn du jetzt kommst mit deinem, du willst gar nicht hier irgendwie, du hast gar keinen Bildungsanspruch, nee, hab ich dann hast du uns natürlich auch den Zugang jetzt. Ja, das stimmt. Aber jetzt, naja, dann muss ich jetzt wo viel Geld verdienen gehen und das selber kaufen. Ja. technisch irgendwie nach wie vor auf einem völlig niedrigen Niveau, abgesehen von einem Umzug mal, der irgendwie mal stattgefunden hat, weil der Platz nicht mehr ausgereicht hat, hin zu archive.org, um da die Folgen zu lagern. Es ist immer noch das gleiche Blog-Theme, so. Also so alles, was so technisch ist, ist wirklich alles noch so total da, wo es eigentlich mal am Anfang war. Und so inhaltlich irgendwie, okay, wir nehmen irgendwie, die ersten beiden Folgen sind irgendwie keine Folgen, wo wir uns so ein Thema, so ein konkretes Thema genommen haben. Mhm. Und danach haben wir eigentlich fast immer, also jetzt diesmal auch wieder nicht so richtig, aber also fast immer irgendwie so ein Schlagwort irgendwie, was wir irgendwie, das haben wir ja schon echt schnell gemacht. Und wir haben es bis jetzt immer geschafft, irgendein Lied ans Ende zu packen. Oder? Haben wir mal eins ausfallen? Ich glaube, einmal hatten wir, glaube ich, gesagt, wir haben nichts gefunden, oder? Haben wir nicht mal eins ohne? Was? Nee, wir mussten welche nicht rausnehmen. Nee, geschnitten haben wir nichts. Wir hätten mal welche rausnehmen sollen. Ja, das schon, aber das Konjunktiv. Aber nee, wir haben nichts rausgenommen. Also ich habe nichts geschnitten, soweit ich weiß. Hm. Wir bemühen uns auch wirklich nicht sonderlich um unsere Dateien oder so. Nee, gar nicht. Sehen wir noch sehr niedrigschwellig. Unser Zugang. Ja. Und das sind ja schon relativ große Konstanten. Es gibt halt so ein paar Eckdaten, so, die sich so im Alltag verändert haben, aber dann unterm Strich auch gar nicht so wahnsinnig viel. Okay, Juka hat dann irgendwie zwischendurch mal sein Studium fertig gemacht. Ja. Yeah. Irgendwie. Und wir haben so ein Kind dazu bekommen, was jetzt aber mittlerweile eben auch schon relativ lange da ist. Also, ja. Und wie wir gerade erfahren haben, auch noch etwas länger bleibt. Ja, also was halt irgendwie dann im Verhältnis zum Podcast-Alter dann ja jetzt auch schon drei Viertel so lang da ist, als dass es nicht da war. Irgendwann kann er mitmachen. Okay, wir sind irgendwann mal umgezogen. Die Küche hat sich irgendwie, also der Aufnahmeort hat sich irgendwie einmal kurz geändert. Aber die Uhr ist immer noch die gleiche, die irgendwie tickt. Also eigentlich ist es schon echt, also als persönlicher Rückblick finde ich das schon spannend, dass da es gab massive Lebenseinschnitte, aber das hat den Podcast an sich eher nicht wirklich tangiert. Also dieses Projekt ist so ongoing und aber da haben wir uns auch echt Mühe gegeben, glaube ich. Ja. Also wir haben so ein bisschen, wir haben es nochmal ein bisschen flexibler gemacht, wann wir aufnehmen. Das war ja schon ein so. Erstmal hatten wir ja so einen bestimmten Freitag. Ja. Dann hat sich herausgestellt, dass dieser Freitag immer schlecht war, weil es immer irgendwie ganz schreckliche Situation dann gewesen wäre, in der wir hätten aufnehmen müssen. Ja. Und hormonell ganz schlimme Situation. Wir können euch das nicht ausmalen. So, und das Ganze vielleicht sich doch dann sozusagen so noch durch andere äußere Lebensumstände noch mehr in die Richtung bewegt hat, dass wir halt einfach irgendeinen Termin in einem Monat finden müssen und da können halt zwei Termine mal näher beieinander sein und mal irgendwie weiter weg voneinander, aber an dieser Stelle würde ich auch gerne ein kleines Stößchen an Somnu mal schicken. Ja. Weil Somnu immer so cheert. Das stimmt. Und schon so gewartet hat auf die nächste Folge. Das ist toll. Also, ja. Freuen wir uns sehr drüber. Viele Grüße. Also ich hatte ja mal am Anfang so diese Idee, ich möchte gerne einen Podcast machen und der soll möglichst wenig so, was ist denn das deutsche Wort für Maintenance? Unterhalt Aufwand haben. So. Kein Schneiden, kein irgendwie machen, am Ende ein Lied dran, ins Netz kippen, fertig so irgendwie. Und bei mir dann auch nochmal persönlich so dieses, ich will mich möglichst wenig vorbereiten müssen, weil ich am besten spreche oder ich hatte Lust, was zu machen, wo ich irgendwie einfach so über das, was mir gerade in dem Moment einfällt und das auch als so Momentaufnahme wahrzunehmen. Und ich finde das eigentlich, das war eine gute Entscheidung, das so zu machen. Also zwar habe ich das Gefühl, also zumindest für mich war es unterm Strich so bis heute eine gute Entscheidung, das so zu entscheiden, das möglichst wenig Aufwand zu machen und da irgendwie eine Technik aufzustellen, die irgendwie funktioniert, die nie wirklich toll ist, aber die irgendwie funktioniert und ausreicht offensichtlich. Und ich weiß, dass meine Lebensrealität es nicht hergibt, mich regelmäßig intensiv vorzubereiten. Ich hätte aber regelmäßig den Anspruch, es zu tun, wenn ich einmal ernsthaft anfange, das häufiger zu machen. Nichtsdestotrotz warten ja jetzt schon so ein paar Themen, wo ich merke, ah, da würde ich gerne das ein oder andere zumindest nochmal davor lesen. Und selbst das kriege ich ja im Normalfall irgendwie nicht hin. Und da, aber ab und an ja schon. Ja, im Normalfall nicht. So. Und damit bin ich echt zufrieden. Also ich bin zufrieden damit, mit diesem, wir setzen uns hier hin, wir machen das Mikro an und erzählen halt über das, was halt gerade irgendwie aktuelles Thema ist. Ja. Ich habe schon ab und an mal so den Anspruch, mich mehr vorzubereiten, habe aber dann irgendwann, glaube ich, auch so den Dreh gekriegt, halt zu sagen so, ja, dann gibt der Podcast das halt nicht wirklich her. Also dann ist der Podcast nicht der Ort, an dem so super viel Vorbereitung stattfindet und die Themen so ganz krass in die Tiefe ausgearbeitet werden können. Das hatten wir zum Beispiel einmal, als wir so Naturwissenschaftskritik gemacht haben, wo es eigentlich total sinnvoll gewesen wäre, sich noch viel mehr darauf vorzubereiten und da halt auch eher vielleicht mal in Texte einzusteigen oder sowas. Haben wir nicht gemacht, ist irgendwie dann auch in die Hose gegangen, so ein bisschen, oder hat zumindest für Verwirrung und Nachfragen gesorgt, die wir halt so nicht dann nicht mal so eben schnell beantworten konnten. Das heißt, das hat irgendwie sich mit dem Format so ein bisschen gebissen und ich finde es tatsächlich, also manchmal finde ich es schade, manchmal habe ich so Themen, bei denen ich denke, ah, das wäre cool, die mal so ein bisschen mehr vorzubereiten. Dann denke ich immer, ja, vielleicht machen wir das irgendwann mal, wenn gerade mal so ein bisschen mehr Zeit ist. Und ansonsten kann ich damit... Wow. Ich hab's schon kommen sehen. Ist gerade ein Telefon runtergerutscht. Oh je, das müssen wir gleich mal ein bisschen noch leiser regeln, glaube ich. Hehe. Punkt. Ja, mein Satzende vor Schreck vergessen. Also ich glaube, es war auch eigentlich nur so, ich habe mich damit abgefunden und bin damit zufrieden oder so. Ja, das ist auch wichtig. Also ich habe schon auch gemerkt, irgendwie so, eben, dass sich dieser Anspruch von, oder dass es doch eine Kluft gibt zwischen dem, was für Themen beschäftigen mich gerade ganz doll und welche Themen kann ich irgendwie im Podcast einfach mal so beackern irgendwie durch. Ich setze mich hier hin und rede einfach mal los. Dass es da eben eine Kluft gibt und die ist auch größer geworden in den letzten Jahren. Ich glaube, das hat sich schon verändert irgendwie so, dass es echt so eine, dass das mehr geworden ist an, nee, das ist halt dann, das passt so gerade nicht in den Podcast oder das passt noch nicht in den Podcast. Vielleicht komme ich damit nochmal an einen anderen Punkt oder es gibt einen konkreteren Anlass oder sowas, darüber das aufzuziehen, aber es lässt sich halt nicht eins zu eins umsetzen. Ja, das liegt wahrscheinlich dann schon daran, dass der Podcast dann halt doch nur einmal im Monat ist und uns immer nur so stückchenweise begleitet und nicht die ganze Zeit durch. Ja, noch keine Reality. So Big Brother Podcast mäßig. Das nächste so Projekt, wir stellen überall Kameras auf. Nee, nur und nee, Mikrofone. Nur Mikrofone. Wir den ganzen Zettenkater schreien. Wir würden eine Katze schreien, wenn wir so stöhnen, schnaufen. Runter da. Nein, da darfst du nicht hin. Beiß das nicht, friss oh, das nicht, runter, mach das nicht kaputt. Mach das nicht, setz dich nicht dahin. Also ich könnte mir ja vorstellen, dass es demnächst, also ich habe so das Gefühl bei uns, dass es, dass der Anspruch einfach größer geworden ist, Themen möglichst, mir fällt gerade kein besseres Wort, als achtsam ein. Achtsamer oder umfassender irgendwie zu begucken. So. Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass wir da vielleicht so Anspruch und Podcast-Format gerade so ein bisschen neu, so ein bisschen ausbalancieren müssen, so könnte ich mir vorstellen. Also das ist so mein Gefühl dazu, wo das so, wie das so, was gerade so Thema ist, so was diesen Podcast angeht, so wie können wir unsere definitiv gestiegenen Ansprüche an, wie gehen wir mit Themen um, wie reden wir darüber öffentlich und dann eben das, was schon da ist und das, was wir eben sonst so wollen oder das, was in der Energie da ist und so und wie wir da so auch miteinander zu dritt irgendwie, was für Ansprüche da irgendwie unter, das ist auch, glaube ich, auch unterschiedlich zum Teil. Ich glaube, sie sind alle bei allen drei, glaube ich, gestiegen, aber ich glaube in unterschiedlichen Maßen so. Oder der Umgang damit ist vielleicht auch unterschiedlich und das, ich denke, das wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Thema sein, da nochmal neu zu balancieren, so auszubalancieren, wie das so in Zukunft aussehen könnte. Das stimmt, das ist ein guter Punkt, weil ich nämlich in der letzten Zeit häufiger das Gefühl hatte, ja, wir bleiben so ein bisschen sehr oberflächlich immer. Haben wir wahrscheinlich gar nicht unbedingt gemacht, hatte ich aber häufiger mal das Gefühl. Und es lag aber wahrscheinlich auch mit daran, dass wir schon immer mal so gebremst haben oder uns so Stopps auferlegt haben oder sowas. Und ich fände es sehr spannend zu gucken, wie sich das weiterentwickelt, ob wir es hinkriegen, da einen anderen Umgang mitzufinden, sodass die Themen vielleicht auch mal wieder tiefer werden können oder auch durchgehend irgendwie nochmal tiefer werden können. Also es war jetzt gar nicht so pauschal gemeint, dass wir jetzt die ganze Zeit so super oberflächlich hier rumdümpeln. Aber mit mehr Sicherheit vielleicht auch wieder tiefer werden können. Mhm. Was wahrscheinlich für die Hörenden bedeutet, wenn ihr die Tiefe vermisst, sie wird vielleicht irgendwann wiederkommen oder so, keine Ahnung. Ach, ich weiß gar nicht, ob das so von außen so sichtbar ist. Ich glaube, unser Anspruch ist einfach ein anderer geworden, würde ich echt sagen. Ich weiß gar nicht, ob das von außen wirklich so wahrnehmbar ist. Und gleichzeitig ist es ja aber auch ganz spannend, weil das so eine Entwicklung ist, die ja auch parallel läuft zu anderen Entwicklungen irgendwie. Mhm. Ja. Insofern finde ich das auch legitim. Und auch das wieder dann ganz spannend, so beim Zurückgucken. Okay, da kommt jetzt mal so dieses Thema mit rein und wir müssen mal irgendwie anders damit umgehen oder blub. Das kann gut sein, dass das gar nicht so, dass das mehr so unser Thema ist und gar nicht nach außen so transportiert wird. Was mir noch aufgefallen ist, ich hätte eigentlich, glaube ich, gerne häufiger mal Leute hier. Gäste, ich hätte gerne häufiger Gäste. Aber das passt dann immer nicht so richtig gut zusammen mit unserer sehr kurzfristigen Podcast-Planung und der noch viel kurzfristigeren Themenplanung. Trotzdem finde ich das eigentlich eine schöne Idee und fand das eigentlich auch schön. Ja. Oder eben auch so die Möglichkeit beim Gendercamp irgendwie so mit mehreren. Das fand ich auch toll. Also es war auf jeden Fall irgendwie ein echt cooles Experiment. Ja. Was eher auch nochmal so die Richtung stärkt von nochmal mehr Leute irgendwie mit reinnehmen. Ja. Auch generell sollten ja auch einfach mehr Leute podcasten. Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben ja eigentlich auch so ein paar tolle Ideen noch in der Hinterhand, aber bis jetzt scheitert das immer so ein bisschen daran, dass das mehr Vorbereitung bedarf und irgendwie war unsere Lebensrealität in der letzten Zeit nicht so, dass wir so super viel Vorbereitungszeit. Die Kleifu. Das musst du jetzt aber noch erwähnen, warum du das gesagt hast. Haar von der Kleifu gefunden. Und wo war das Haar? An meinem Ärmel. Und die Haare von der Kleifu sind sehr lang und sie sind schwarz-weiß gestreift. Oder dunkelbraun-beige. Oder so. Sie sind sehr hübsch. Was wollte ich sagen? Die Kleifu bringt mich immer raus. Immer wenn ich an die Kleifu denke, kann ich nicht mehr weitermachen. Okay. Genau, also ich glaube, unsere Lebensrealitäten haben es jetzt in der letzten Zeit nicht so hergegeben, so super viel Vorbereitungszeit zu investieren. Was das jetzt für ein druckreif gesprochener Satz war, ne? Jetzt hast du dich wieder selbst rausgebracht. Und ich würde mir das aber wünschen, dass wir das vielleicht irgendwie in Zukunft ab und an mal hinkriegen. Mhm. Irgendwie so 5-mal mehr so Hals über Kopf und dann einmal so ein mit etwas mehr Vorbereitungszeit. Und dann können wir wieder 5-mal uns ausruhen davon. Irgendwie sowas. Das ist vielleicht eine attraktive Form, ein attraktives Format für die Zukunft. Genau. Zumal dieses in letzter Zeit die Lebensrealität dieses in letzter Zeit, das umfasst schon so die letzten Jahre. Auf jeden Fall. Also die vergingen auch so schnell. Ja, deswegen ist es halt dann auch so die letzte Zeit. Ja. Ich muss halt, ne? Termine. Wir müssen Schluss machen, ne? Ich wollte noch so einen tollen Symbolwitz machen, von wegen auch mehr in die Tiefe gehen und sowas. Deine Stimme ist auch tiefer. Ja. Über die Zeit. Das also noch so als Veränderung. Ja, dachte ich neulich auch. Ich war ja neulich auf der Trans-Tagung in Berlin und da gab es irgendwie auch so relativ viele Workshops zu so, oder nicht, was? Steff hat gegrunzt und ich habe erschrocken geguckt. Ach so. Das war aber nicht kein thematisches Grunzen. War das jetzt ein Kommentar zu Trans? Nein, es war kein Grunzkommentar, tut mir leid. Ein ganz kritischer Grunzkommentar. Trans. Well. Da gab es, also es gab nicht total viele dazu, aber es gab so ein paar Workshops, die sich halt so mit Parsing oder grunzen nicht die ganze Zeit. Ich grunze. Oder so Stealth sein, also durchgehen als Cis oder Cis, also nicht offen trans leben, sondern so leben, dass die Umwelt das nicht weiß, dass die Person trans ist oder eine Trans-Vergangenheit hat oder so. Oder wie das so ist, wenn man mit der ganzen Transition fertig ist und es merkt kein Mensch mehr oder so. Bla. Viele verschiedene Sachen, nein, nicht so ganz viele, aber ein paar verschiedene Sachen waren dazu da. Und da ist mir dann so aufgefallen, ja, so mit dem Podcast, es ist halt auch irgendwie so voll banal irgendwie mit so irgendwelchen Passing-Ansprüchen, weil Trans halt auch so krass Thema ist, immer wieder, und halt auch so dokumentiert ist, öffentlich. Und das finde ich eigentlich dann wiederum ganz lustig. Punkt. Und warum findest du es lustig? Okay, ich finde es nicht so lustig. Lustig ist das falsche Wort. Ich finde es eigentlich wichtig, weil ich es gut finde, das zu dokumentieren, weil ich es gut finde, so an Trans-Öffentlichkeit halt auch sowas sichtbar zu machen oder trans sichtbar zu machen, oder auch wahrscheinlich bedient es für Leute auch so einen bestimmten voyeuristischen in Bezug auf die Ohren. Ich weiß nicht, wie voyeuristisch in Bezug auf Ohren heißt. Zweck irgendwie auch mal zu hören, wie das ist, wenn eine Person dann irgendwie Hormone nimmt und dann geht die Stimme langsam runter oder so. Mhm. Also Testo in diesem Fall. Ich finde es für mich selbst auch lustig, also für mich selbst nochmal so ein Dokument im Netz zu haben, an dem ich irgendwie einen Stimmbruch verfolgen kann. Ich finde es an Öffentlichkeit gut und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich irgendwann mal ja beschlossen habe, trans relativ offen auch zu verhandeln, das ist ja auch eine Möglichkeit. Also wenn ich mir das leisten kann, das zu tun, oder irgendwann beschlossen habe, ich mache das halt einfach, das kann das ja sowohl für andere Leute sowas sein von, das macht eine Person und das steht dann halt so da oder so und funktioniert auch in gewissem Maße so im Internet, als auch dann wiederum ein Bild, das kann ja auch ein Bild sein für Leute, die das gerne anders machen wollen und irgendwie sehen so, das möchte ich nicht oder gibt's ja schon, muss ich also nicht machen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Sowieso, mehr Trans-Öffentlichkeit im Netz, super. Also insofern, und ich glaube schon, also so ein bisschen lustig ist es ja schon, so einen Podcast zu haben, der irgendwie da anfängt und da aufhört oder so, ist ja schon so ein bisschen lustig halt einfach. Ja. Was machen wir jetzt mit dem Rest von diesem Pferdewasser? Das können wir ja im Kühlschrank und genau. Kann da vielleicht auch einfach warten, vielleicht auch bis abends oder so. Ich möchte das jetzt nicht trinken. Nee, ich glaube ich auch nicht. Ja. Ja. Na denn? Na dann. Achso, Musik. Genau. Oh, wer hat es denn? Steffen hat es ausgesucht. Und zwar ist es vom Free Music Sampler Freedom and Free Beer. Was? von. Das ist, also wenn man das so übersetzt, das ist ja sogar Free Dom and Free Beer. Was heißt das denn? Ist ja schmutzig. So, auf jeden Fall dieser Sampler, von dem wir auch schon häufiger mal Lieder verwendet haben, glaube ich, oder zumindest die in die engere Auswahl kamen von den Musikpiraten e.V. Klar machen zum Ändern. Sampler, die so gefühlt so einmal im Jahr oder sowas was rausbringen. Okay. Und zwar von Tapete, von Freiheit nicht genug. Oh. Vielen Dank fürs Geburtstag feiern mit uns. Ja, genau. Auf die nächsten 4 Jahre. Ihr müsst auch keinen Lambrusco trinken. kommt gut durch den Oktober, ist so ein bisschen hinfällig am 31. Oktober. Wir sind fröhlich. Schön aus dem Oktober in den November. Genau. Ja. Es ist super, dass wir es noch geschafft haben im Oktober. Ja. Echt, können wir so ein Oktoberfähnchen schenken. Ja, das stimmt. Okay. Dann.